Zeit, dass wir mal in Zukunft mehr spenden kriegen, dass wir uns mal hier so eine Kappe holen. So eine Kappe genau holen und dann. Ja, genau. Ach Quatsch. So, 22 Uhr. Ich drehe mal hier die Musik leiser. Was haben wir das, ja? So. Schönen guten Tag. Heute ist der 5. April 2014. Willkommen zu PeteCast Folge Nummer 6. Heute live in meinem Küche mit einem ganz, ganz lieben Gast. Wir haben lange Ruhm gemacht, dass wir diesen Termin endlich mal hinbekommen, weil der Kerl kriegt ja zwischendrin Kinder und so ein Scheuk. Ja, Patrick ist heute zu mir zu Gast. Patrick Niffke. Hi, Patrick. Hallo, Peter. Hallo, Welt. Ja, genau, ich bin heute mal hier. Eigentlich bin ich oft hier, aber irgendwie hatte ich immer die Lust, dann noch irgendwie abends zu podcasten. Aber. Na, siehst du mal, bist du bei mir genau richtig. Genau. Ja, Patrick, sag mal was zu dir. Woher kommst du? Wie riechst du? Wie siehst du aus? Wie schmeckst du? Und was machst du überhaupt, wenn du jetzt gerade nicht mehr in der Küche hier sitzt? Genau, ja, also privat gesehen bin ich relativ groß und komme ursprünglich aus Berlin. Aber im Moment wohne ich auch hier, wo Peter Mende auch wohnt, in Dessau und arbeite hier im Umweltbundesamt. Okay. Ich bin ja Redakteur für die Luft- und Treibhausgasberichterstattung, aber eher ein kleines Licht, sag ich mal. Ja. Also ich mache hier meine Arbeit und gut ist. Privat bin ich jetzt eher so auch eher technikbegeistert und Nerd irgendwie so ein bisschen. Also alles, was blaues Licht hat, ist schon mal gut, ne? Und einen Ausschalter, ganz wichtig, gell? Und einen Ausschalter, genau, ja. Vor allem in den letzten Jahren, ja. Genau. Was macht dich denn als Nerd aus? Was ist für dich ein Nerd? Ja, naja, Nerd, ich meine, jetzt ist ja auch eher abwertend, aber auf jeden Fall, naja, der Hang halt auch zu Technik und zum Rumspielen und auch mal irgendwie rumbasteln mit Technik, wenn man Zeit findet natürlich. Und eben auch eben immer diese Offenheit eben auch zu sagen, okay, oh, hier ist was, damit kann man was machen. Es muss jetzt nicht immer aus dem Apple Store sein und kann auch mal irgendwie einfach nur was sein, was irgendwie einfach nett ist und 35 Euro kostet, wie so ein Raspberry Pi oder so. Ja. Aber ja, wie gesagt, derzeit aber durch Nachwuchs etwas zeitlich begrenzt. Ja. Das ist ja kein Problem. Da kommen wir eigentlich schon zum Thema. Nicht Nachwuchs, ich glaube, da könnten wir auch uns ganz, ganz viel drüber unterhalten. Aber es geht heute um den Thema, es heißt Gadgets und Umwelt. Das ist ja so ein Thema, was dir so ein bisschen auf der Zunge lag, beziehungsweise was du loshaben wolltest. Ja, Gadgets als Nerds, die brauchen wir alle und mit deinem Background, du ein bisschen aus dem Umweltbundesamt. Das heißt, wir sprechen heute so ein bisschen, wie die Gadgets die Umwelt beeinflussen oder was wolltest du damit? Na, es ging mir eher eigentlich darum, zu gucken, eben jetzt nicht nur an die direkten Arbeitsbedingungen oder Umweltbedingungen jetzt vor Ort, wo unsere Gadgets gebaut werden, sondern einfach mal um den ganzen Komplex sozusagen. Was machen wir eigentlich, wenn wir uns alles Jahr ein neues Gerät kaufen oder irgendwie eine Tonne Elektronik zu Hause rumstehen haben, die wir nutzen, nicht nutzen oder wieder ersetzen und die halt auch schnell kaputt geht und sowas, dass man einfach versucht, mal eine andere Sicht darauf zu haben, was man eigentlich irgendwie was mit diesen Gadgets eigentlich alles zusammenhängt. Ohne jetzt halt eben aber die große Kelle rauszuhauen und zu sagen, ihr müsst jetzt alle irgendwie wieder zurück in die Steinzeit und ihr dürft es ja eigentlich gar nicht machen. Und weil das finde ich jetzt auch wieder, das ist ja immer diese Polarisierung, die einfach nicht weiterhilft, weil ich meine, wir wollen unsere Gadgets haben und die Frage ist ja, wie kommen wir von dem heutigen Zustand mal zum Zustand, der, sagen wir mal, nachhaltiger ist. Okay. Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich ein wichtiges Thema, gerade bei diesen ganzen Wegwerf-Gadgets, wo wir natürlich jedes Jahr uns am liebsten ein neues Telefon kaufen würden und einen neuen Schrittzähler und einen neuen USB-Stick und keine Ahnung was. Wir haben jetzt natürlich relativ, was viel in den Medien gekommen ist, waren so die ganzen Themen, dass die ganzen Elektronikhersteller ihre Fertigungsstraßen in Asien irgendwie haben, bei irgendwelchen Dienstleistern und die Leute da eigentlich unter ganz, ganz schlechten Bedingungen arbeiten. Momentan auch so ein bisschen der Trend ja da ist, dass jeder von diesen Herstellern natürlich am grünsten sein möchte. Und ich denke, es ist ein Aspekt, aber wie du schon sagtest, der andere Aspekt ist natürlich noch wichtiger, was passiert mit unseren Gadgets und wie ist dann der anschließende, ja, das Ableben dieses Gadgets, was passiert denn damit alles? Ja, ja, und es ging jetzt auch nicht ums Ableben, es ging mir einfach darum, dass natürlich, man kann natürlich, wenn man etwas fertigt, darauf achten, dass man also zum einen die Umwelt nicht verschmutzt, dass die Energie, die man dazu benötigt, vielleicht auch irgendwie erneuerbar hergestellt ist oder man kann auch dafür sorgen, dass die Leute nicht nach 10 Jahren Arbeit in der Fabrik irgendwie einfach nur weggeworfen werden, weil sie irgendwie krank sind und sterben an Krebs oder weiß ich was. Dass er sozusagen, ja, dass man sozusagen auch eben guckt, was steckt denn eigentlich dahinter? Also ich meine, diese Gadgets werden ja für uns produziert eigentlich, ne? Aber trotzdem ist es so, dass wir natürlich als Nutzer auch irgendwie jetzt mal überlegen müssen, was passiert eigentlich, wenn wir ein Gadget kaufen? Ne? Also ich meine, beziehungsweise was ist die in der Marktwirtschaft, was machen wir, haben wir für eine Rolle da? Ne? Wir fragen diese Sachen nach und die werden für uns produziert. Gleichzeitig wissen wir eigentlich auch oft gar nichts darüber. Ich meine, jetzt man hört mal ab und zu, ah, bei Foxconn geht es ganz schlimm zu oder irgendwo anders, aber effektiv weiß man ja gar nichts. Und ja. Ich meine, man hat ein Gerät in der Hand und weiß eigentlich nur, da steht Made in Hongkong oder Made in China drauf und das ist es eigentlich, ne? Man weiß irgendwie nichts darüber. Man hat ja eigentlich auch nicht mal eine Idee, also klar, man weiß, da ist eine Platine drin und da ist ein Display drin und weiß ich was, aber was geht da eigentlich alles rein, um zu diesem Produkt zu kommen überhaupt? Und ist es überhaupt in dem Sinne, ist es gut, wenn ich so ein Produkt kaufe? Oder muss ich mir vielleicht überlegen, soll ich vielleicht lieber ein anderes Produkt kaufen, was nicht so shiny und schön ist, dafür vielleicht aber länger hält? Weil ich meine, das ist ja auch so der Trend, ne, dass die Leute sich spätestens alle zwei Jahre ein neues Handy kaufen. Und wenn sie irgendwie clever sind und mit ihrer Handyversicherung irgendwas regeln, dann fällt es halt nach einem Jahr runter und sie kriegen ein neues Gerät. Und ist das überhaupt eine sinnvolle Sache? Ne? Also ich meine, da müsste man sich halt schon mal überlegen. Weil natürlich ist es so, dass es fängt jede Menge Elektroschrott anfällt halt und aber auch jede Menge Energie und Aufwand da reingegangen sind, dieses Produkt zu produzieren. Und eigentlich ist es sozusagen mit der nächsten Generation schon wieder veraltet. Ne? Und ja gut, gerade bei so Elektronik-Sachen ist natürlich auch der Produktlebenszyklus, wo so ein Gerät aktuell ist, beziehungsweise auch in, natürlich auch so ein Thema. Ne? Du möchtest natürlich nicht mehr auf deinem Nokia 6310 dann noch rumklippern, sondern du möchtest natürlich schon ein aktuelles Gerät haben. Aber ich denke, dass heutzutage natürlich auch dieser Modellwandel so schnell passiert, dass du förmlich gezwungen bist, im Prinzip diesen Wandel mitzumachen oder du auch unter Umständen gar nicht mehr was auf dem anderen Markt bekommst oder noch schlimmer ist, dass du das Gerät, was du für ein paar Euro gekauft hast, gar nicht mehr reparieren kannst und das halt, keine Ahnung, oder auch diese, man sagt ja auch ganz viel, diese innere Zeitbombe hat, dass diese Geräte einfach mit einer Zeit einfach kaputt gehen von sich aus, gell? Ja. Na, ich denke, man muss ja nicht viel früher anfangen, man muss ja anfangen zu sagen, auf der Ebene Marktwirtschaft, was passiert da eigentlich? Ne? Also früher war es ja, sag mal, früher war auch nicht alles besser. Ne? Früher hatten wir drastischere Umweltprobleme, die wir in den Griff bekommen haben, wie irgendwie sauren Regen und Luftverschmutzung und schwarzen Ruß, der die Fenster runtergelaufen ist. Aber ist es ja heute nicht mehr. Ne? Ich meine, wir leben heute hier in Europa in einer eigentlich relativ optisch und so gefühlt in einer sehr sauberen Welt. Ne? Wir leben hier in einer Welt, wo wir theoretisch kaum noch Luftverschmutzung haben, jetzt mal abgesehen von dem Feinstaub wie in der Debatte oder so, und wo eigentlich die Flüsse werden immer sauberer und alles sieht immer besser aus und gleichzeitig aber ist unsere Lebensweise aber eben nicht nachhaltiger geworden in dem Sinne, im Gegenteil. Ne? Wir ziehen immer mehr Produkte aus immer mehr Ländern eigentlich ab, also wir haben, also die Elektronik kommt aus Asien meistens, wir holen uns von dort die ganzen Sachen her und wir leben hier in unserer, sagen wir mal, sauberen Blase, aber was sozusagen außerhalb passiert, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Und das ist, finde ich, halt eben, das sollte man schon mal daran denken. Ne? Und ich meine, es gab ja auch so Bestrebungen mal eben, saubere Technik zu produzieren und so, aber ich denke, es ist ja mehr als das Handy selber. Ich denke, es geht ja auch vor allem darum, dass man versucht, wie soll man es sagen, dass wir jetzt nicht mal das Produkt sehen, sondern dieses ganzen Mechanismus. Wie komme ich dazu, dass ich ein Handy kaufe? Wie kommt es dazu, dass der Konsumer ein Handy kauft? Ne? Ja. Das geht ja darüber hinaus. Das geht ja darüber hinaus, dass erstmal eine Nachfrage erzeugt wird. Denn ich meine, warum ist auf jeden Fall ein 4 Zoll Smartphone auf einmal nicht mehr aktuell? Warum muss ich jetzt eins haben, was 5,5 hat oder 6 Zoll hat? Ja. Oder warum muss ich ein neues Betriebssystem haben, was einen 4-Kernprozessor braucht und unterstützt damit die Alten nicht mehr, die einen 2-Kernprozessor oder einen 1-Kernprozessor hatten? Das sind alles so Entwicklungen, die natürlich geht. Die Technik schreitet immer weiter voran, aber gleichzeitig wird auch alles, was halt eben über die, also bei uns in Deutschland nochmal 2 Jahre ist, aber woanders halt ein halbes Jahr ist, einfach fallen gelassen. Es wird nicht mehr gesagt, ihr habt zwar ein altes Gerät, aber du, weißt du, wir machen auch noch eine neue Firmware dafür. Wir flicken neue Sicherheitslücken. Und das ist ja das Problem, dieses, ich kaufe etwas und das war's. Und das ist halt so, da ist kein, in dem Moment, wo der Verkauf stattgefunden hat, hat derjenige, der das Handy produziert hat, ja gewonnen. Er hat sozusagen mein Geld bekommen. Hat natürlich auch ein Interesse daran, gute Geräte herzustellen. Siehe Samsung. Ich meine, die wollen halt gute Geräte machen, weil natürlich das ist der Name und deren Ruf und darüber werden sie auch ihre teuren Handys los. Ne? Weil ich meine, so ein Spitzengerät jetzt kostet ja auch schon wieder fast 700 Euro jetzt, ja. UVP. Und natürlich, sowas ist uns ein gutes Gerät. Ne? Aber die Sache ist halt, dem Moment, wo du es hast, was kannst du erwarten? Ne? Kannst du erwarten, dass du halt noch ein Jahr lang deine Software-Updates bekommst, aber irgendwann ist dann Schluss. Dann kannst du darauf setzen, dass noch irgendeine Open-Source-Community, eine alternative Firmware oder irgendwas rausbringt. Okay, das war's. Aber ich will jetzt auch gar nicht auf Samsung rumhacken. Bei Apple ist ja genau das Gleiche. Ne? Also ich habe ein altes Apple-Phone und irgendwann gibt es keine aktuelle Betriebssystemversion mehr. Das heißt, die Problematiken, die wir haben, sind im Prinzip zweischichtig. Auf der einen Seite ist, sage ich mal, das Land Deutschland in einem Zustand, wo man sagen muss, umwelttechnisch, wir haben alle große Probleme bekämpft und im Prinzip ist unser Land auf einem sehr, sehr guten Weg, beziehungsweise vielleicht auch weiter als andere Länder. Aber auf der anderen Seite, natürlich, indem wir nach wie vor diese Sachen kaufen, tun wir die Länder, die noch nicht so weit sind, im Prinzip ja mit diesen schlechteren Bedingungen vor die Hunde laufen lassen, weil natürlich in einem regulierten Land wie Deutschland das alles gut ist, aber natürlich woanders, wo die Geräte hergestellt werden, da natürlich bedeutend mehr noch Unmut gestaltet wird. Und dann der zweite Themenpunkt, was ich jetzt rausgehört habe, ist so ein Stück weit. Früher hat man Geräte, auch bedingt durch die Lebensdauer, natürlich auch viel, viel mehr optimiert. Das heißt, so ein Gerät kam irgendwie auf den Markt und dann gab es dafür eine Software und dann wurde mit der Zeit nach und nach, sage ich mal, dieses Gerät mehr und mehr ausgereizt. Man hat es ja zum Beispiel gesehen, so bei den älteren Computern, so wie lang die Haltbarkeitszeit von solchen Geräten und Betriebssystemen waren. Und dann irgendwann kam halt dieser Zyklus, wo halt dann einfach gesagt wird, ah ja gut, jetzt ist eine neue Software draußen, wir haben vielleicht auch keine Lust, da irgendwie rückwärtskompatibel zu sein oder den alten Krempel noch mit zu übernehmen, sondern wir machen einfach einen Cut und machen neu. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schade, weil man sieht zum Beispiel, wo ich das sehr, sehr plastisch und gut finde, wo man so eine Entwicklung sehen kann, ist an diesen Game-Konsolen, wenn man sich anguckt, wenn diese Game-Konsole auf den Markt gekommen ist und die ersten Spiele sich anguckt, wie die grafisch sind, und dann sich die Spiele anguckt, wie sie grafisch sind gegen Ende der Laufzeit dieser Game-Konsole, dann sieht man da auch einen massiven Unterschied und es ist nach wie vor die gleiche Hardware, es ist die gleiche Plattform, sondern man sieht halt, mit was für Tweaks und Tricks und Portierungen und Ideen man natürlich basierend auf so einer Standardplattform natürlich das Ganze, sage ich mal, noch besser optimieren kann, um halt bessere Ergebnisse zu erzielen. Genau, also das auf jeden Fall. Ich meine, auch beim C64 früher war es ja so. Ich meine, dann hat er ja früher zumindest ein 128D. Und auf jeden Fall war es ja auch so. Ja? Die ersten Spiele waren irgendwie mit diesen begrenzten Farben und so. Und später dann haben sie das alles über den Haufen geworfen, hatten wirklich ganz gute Spiele so. Also so was Xenon 2 oder so. Aber wie gesagt, das war ja auch ein Nebenkriegsschauplatz. Aber ich denke, du hast völlig recht, wenn du sagst, dass das natürlich zum Teil halt eben unsere Gadgets Geilheit, sag ich mal, wird vom Markt bedient, der ist global. Das heißt, es wird da produziert, wo es am wenigsten kostet und wo natürlich auch die logistischen Rahmenbedingungen trotzdem noch sind. Und ich denke, das ist aber auch ein Problem, weil natürlich eben der Punkt daran ist, dass wir als Konsumenten sehen ja nicht, was passiert in Asien. Wir können natürlich also Greenpeace oder so andere NGOs machen natürlich auch immer Druck, dass sozusagen mal ab und zu gesagt wird, wer ist denn der grüne Hersteller und was ich was. Das ist ja auch alles richtig. Aber trotzdem ist es nun mal so, dass effektiv in der Marktwirtschaft, du musst irgendeine Ressource ausbeuten, um daraus Gewinn zu machen. Ne? Ich meine, warum ist es hier bei uns teurer? Ne? Weil wir einigermaßen faire Löhne haben, sag ich mal, weil wir auf die Umwelt achten und sowas. Wenn wir die Gadgets, die wir benutzen, hier produzieren würden, wären sie teurer. Ja. Ne? Ganz klar. Weil dort ist es billiger, weil die Löhne sind niedriger. Gut, das ändert sich über die Zeit natürlich auch. Aber gleichzeitig auch eben die Umweltschutzauflagen und Arbeitsschutzauflagen und was. Ich meine, wenn da irgendjemand ein Arbeiter einfach vor die Maschine fällt und tot ist oder verletzt ist, interessiert er ja erstmal keinen. Da wird vielleicht irgendein Deal ausgehandelt und gut ist. Ne? Bei uns wäre das ein Riesenskandal. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das war auch nur so als Einstieg in diese ganze Sache. Ich denke halt eben, man muss halt eben sehen, dass diese Gadgets, die wir haben, das ist ja nicht nur das Smartphone ist das, was natürlich am präsentesten ist. Ja. Und da kann man es ja nicht am besten sagen, aber wir sehen ja auch die realen Kosten von so einem Smartphone eigentlich nicht. Ne? Also weil die Kosten, also uns kostet es ja nicht mal normalerweise den regulären Kaufpreis, weil ich denke, ein Großteil der Handys wird über irgendwelche Subventionsdeals gemacht, über die Mobilfunkanbieter und oder über 0% Kredite, was ja auch alles möglich ist bei den niedrigen Zinssätzen, 0% Kredite über 24 Monate finanziert und dadurch wird uns auch gar nicht bewusst, was man vielen Leuten nicht bewusst, meiner Meinung nach, was eigentlich so ein Gerät eigentlich wirklich kostet, weil ich meine, wenn man wirklich jetzt und wenn man nach die Subventionierung durch die Firmen selber, also Apple oder Google vielleicht durch ihre Produkte, bei Google ist es sogar noch schwerer wahrscheinlich festzustellen, weil natürlich Android zur Verfügung zu stellen ist natürlich auch ein Marketing Instrument für Google. Ja, natürlich. Das können wir nicht einpreisen oder so. Ja. Bei Apple kann man sagen, gut, die machen wieder Geld über ihren Login, über einen App Store und weiß ich was. Und das heißt, was kostet denn wirklich dieses Handy eigentlich? Ich meine, wir können zwar über iFixit oder so die Produktionskosten herstellen, ja. aber da ist ja viel mehr dahinter. Ne? Das ist ja nicht nur die reine Produktion. Es ist so die Software, das Marketing und weiß ich was, da alles hintersteht. Ne? Wie viel kostet es, um dieses Produkt zu verkaufen, sag ich mal jetzt. Ne? Und dann zusätzlich noch diesen Rucksack eben, wie viel kostet denn die Umwelt, die wir da zerstört haben? Wie viel Leid wird da angetan? Und das ist eben genau die Sache, dass man nicht eben diesen ganzen Pack zusammenpacken muss und dann hätte man eigentlich ein Gerät, was dann nicht viel teurer wäre als das, was wir jetzt dafür gefühlt bezahlen. Ne? Und ich meine, gut, es ist ja auch gleiches Phänomen jetzt auch bei unseren Lebensmitteln, wo halt eben Agrarsubventionen dafür sorgen, dass dann irgendwie Fleisch total billig wird, also irgendwie Kilo Schweinefleisch 3 €. In Wirklichkeit ist es natürlich teurer. Für 3 € kann das keiner produzieren und hierher bringen. Ja. Der Rucksack dahinter ist noch viel größer. Und wenn man dann in die Umweltrucksack mit irgendwelchen Emissionen und Nährstoffanreichung der Umwelt und sowas noch weiter, ist auch noch viel größer. Und ich denke halt eben, dass man eben dazu kommen muss, eben vielleicht wirklich mehr auch über diese Geräte zu wissen, die man benutzt halt. Ne? Und ich denke, da müssten, naja, weißt du, das ist die Frage, ob die Hersteller oder halt man selber oder dazu kommt, dass man einfach mal mehr erfährt über die Sachen. Ne? Also. Ja, gibt es denn eigentlich dazu, also klar, wie du schon sagtest, so einen reellen Preis so eines Gerätes ist natürlich nicht der Endkundenpreis, den wir letzten Endes zahlen. Ich denke, jeder Hersteller, der oder jede Firma, die ein Produkt herstellt, die weiß halt genau letzten Endes intern, was die Kalkulation ist, wenn sie jetzt sagen, sie stellen jetzt ein Produkt X her. Weil natürlich müssen sie den Overhead mitzahlen, was zum Beispiel natürlich auch, keine Ahnung, für Abfallentsorgung, Mitarbeiter, Reinigung, Strom, Grundstückkauf natürlich mit reinziehen. Ich denke schon, dass die so einen relativ realistischen Preis schon haben, was die internes Gerät kostet. Natürlich, auf der einen Seite werden sie uns das nicht sagen, wie groß da ihre Marge ist, aber wenn man sich halt so die meisten Geschäftsberichte oder Geschäftszahlen der großen Firmen anguckt, wissen wir, dass die Marge nicht so schlecht sein kann, weil die unterm Strich noch was verdienen. Das ist ganz klar. Genau. Nee, das auf jeden Fall, das war auch nicht das, was ich meinte. Ich meinte jetzt nicht diese Produktionskosten und diese ganzen Sachen, sondern ich meinte eben, dass man sozusagen eben sieht, dass dieses Produkt eigentlich auch durch diesen ökologischen oder wie man ihn nennen will, Rucksack sozusagen, auch noch mehr sozusagen kostet eigentlich uns. Und mit uns meine ich jetzt nicht den Konsumenten selber, sondern halt eben auch als Gesellschaft. Und ich meine, das ist halt eben das Problem. Und ich glaube, wenn man mehr von diesen Kosten sehen würde oder diesen Effekten, die da dranhängen, würde man vielleicht auch ein bisschen sorgsamer damit umgehen oder würde seine Wahl vielleicht ein bisschen sorgsamer treffen. Ja. Aber wie gesagt, geht ja auch nicht nur um Smartphone. Ne? Ich meine, man hat ja eine Menge Elektrogeräte. Ich meine, man stapelt die Dinger ja irgendwann und benutzt sie und hat sie teilweise auch viel rumliegen und sowas. Und ich meine, das ist natürlich auch eine Menge Ressourcen, die da reingehen. Ne? Weil ich meine, wir hatten ja, ich glaube, immer dieses Thema seltene Erden irgendwie, dass dann irgendwie diese extrem raren Elemente sind, die sozusagen auch für die Herstellung von Halbleitern oder E-Komponenten von Smartphones benutzt werden, dass die sozusagen auch unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut werden. Und auch, ich meine, auch Gold und weiß ich was, da sind Schwermetalle mit im Spiel, da wird Wasser verschmutzt, da wird Energie aufgewendet und alles so eine Sachen. Und das alles also Sachen sind, die eigentlich diesem Gadget, was wir in der Hand haben, was ja nicht irgendwie klein und futzlig und hoch integriert so schön ist, das eigentlich das ist, was sozusagen diesem Ganzen so einen schlechten Geschmack gibt. Weil man immer halt nicht denken muss, okay, jetzt habe ich hier ein Stück China-Plastik, aber was hängt da eigentlich dran? Ne? Und ich meine, das ist halt für mich so ein bisschen die Sache, wo ich sage, naja, wenn man jetzt wirklich immer jedem Trend hinterherläuft und weiß ich was, dann, dass man immer dieses Problem hat, naja, und wo landet es denn vor allem auch? Ne? Also ich meine jetzt, ich denke auch, eine große Komponente bei dieser Elektronik ist ja auch, zumindest zur Zeit noch, eben auch die Sache der Entsorgung. Ne? Ja. Ich meine, klar, wir werden unser Handy wahrscheinlich erstmal lange nutzen und auch immer weitergeben an Familie und weiß ich was und nochmal weiterverkaufen und so, aber wo landet es denn wirklich? Ne? Wo wird es denn auseinandergenommen? Und wir hoffen natürlich, dass es in einem deutschen Recyclingunternehmen stattfindet, dass irgendwie unter Einhaltung aller Standards sozusagen das Ding auseinanderbricht, seine Einzelteile zerlegt und nach Substanzen sozusagen recycelt und weiß ich was. Aber ich meine, wenn man sieht, wo zum Beispiel die ganzen Leasing-PCs und so alle landen, ne? Ja. Die landen alle in Afrika und werden da unter freiem Himmel einfach im offenen Feuer gebraten, damit das Gold rausläuft. Ja. Ne? Und das muss man halt auch sagen, ich meine, ja, das ist halt auch die Schattenseite von unserer Hightech-Gesellschaft. Ne? Ja. Und ich meine, und wir haben halt auch vor allem als Gesamtsystem halt auch kein Interesse daran, wie es scheint zumindest, daran was zu ändern. Natürlich könnten wir da könnten Gesetze gemacht werden, die halt sowas reglementieren, die Rücknahmesachen, aber dann geht's wieder eben sofort, oh, die Rücknahme-Pfandsystem gab's schon mal, Pfand für Elektrogeräte war schon mal vorgesehen zum Beispiel, war schon mal in den Köpfen drin. Ja. Aber hieß es natürlich, ah, das ist ja schlecht für die Wirtschaft, weil wird weniger verkauft, gibt weniger Wirtschaftswachstum, gehen Arbeitsplätze verloren im Zweifelsfall oder wir werden unattraktiv oder irgendwie so eine Sache. Ne? Aber man muss eben auch mal sagen, das ist halt immer ein Argument, damit kann man alles aufhalten. Ne? Also ich denke... Das ist halt immer dieses Totschlagargument. Genau. Ich denke aber, die ersten Anzeichen gibt es ja schon. Also wenn ich gerade mir heutzutage zum Anfang ein typisches Beispiel mir einen Kühlschrank zu kaufen, da steht ja schon die Energieklasse drauf. Natürlich wäre vielleicht auch ganz gut und auch so ein bisschen, vielleicht würde es die Leute ein bisschen mehr anregen, drüber nachzudenken, zu sagen, okay, ich habe jetzt... kaufen wir jetzt ein Gerät und da ist halt, wie gesagt, wie Energieverbrauch halt A bis, keine Ahnung, wie A++ oder genau sowas, bis F geht, steht dann vielleicht auch nebendran so eine Skala, wo ich sage, alles klar, wenn ich mir dieses Gerät kaufe, ist mein Umwelt ja, Einfluss, beziehungsweise ich sage immer mein Carbon Footprint, das ist ja auch so ein scheiß Buzzword für sowas, ist dann vielleicht eher A, und wenn ich A oder B oder C, und wenn ich halt das andere Gerät kaufe, was vielleicht günstiger ist oder auch teurer oder auch schöner oder auch moderner, da vielleicht F ist. Und ich denke, wenn sowas ein bisschen mehr präsenter wäre, auch schon in dem ganzen Kaufprozess, dann würden vielleicht auch ein paar Leute sich mehr dazu Gedanken machen, dass ich vielleicht das Telefon, was im Prinzip das gleiche kann, von Hersteller X dann lieber nehme, weil ich einfach persönlich das bessere Gefühl habe, zu sagen, okay, wenn ich das kaufe, kostet eh das gleiche, damit habe ich einfach die Umwelt nicht so arg, wie gesagt, geschädigt. Dieses solche verschiedenen Dinge gibt es ja schon in anderen Sachen, wie zum Beispiel beim Flugverkehr oder beim Mietwagen. Das heißt, wenn du fliegst, kannst du ja dann anschließend deine Flugstrecke, die du gemacht hast, Umweltzertifikate kaufen oder CO2-Zertifikate, um das praktisch wieder zu kompensieren. Ja. Und beim Mietwagen ist es ja auch ähnlich. Mhm. Natürlich wäre es vielleicht auch schön, wenn man, ich wüsste ja gar nicht, wie viel ich jetzt eigentlich kompensieren müsste, um, wenn ich jetzt dieses Gerät kaufe für 599 Euro, ob da jetzt, wenn ich sage ich mal, 50 Euro jetzt freiwillig oder auch auf den Preis aufgeschlagen werden, dass dann auf einmal die Bedingungen auch sich für die Umwelt verbessern würden. Ja. Naja, also dazu muss man sagen, natürlich CO2 ist natürlich ein Aspekt. Also ich meine, das ist jetzt wegen dem Klimawandel natürlich so eine Sache, die man einfach sehr symbolisch sehen kann. Ne? Man weiß sozusagen, was man kann ausrechnen für bestimmte Prozesse, wie viel CO2 wird produziert. Ist natürlich nur eine Sache. Ne? Also ich meine, bei der richtigen ökologischen Herstellung müsste man ja viel mehr wissen. Und ich glaube, auch das ist eben das Problem, dass es halt sehr vielschichtig ist. Ne? Es ist, ich meine, in China geht es vielleicht noch darum, um den Smog und um die Luftverschmutzung. Aber bei uns selber geht es ja eben auch schon mehr um die kleinen, also es sind ja alles kleine Sachen. Ne? Ich meine, also den Klimawandel, den sehen wir ja nicht. Die Kinder fallen ja nicht auf der Straße um, weil es so viel CO2 gibt. Ja. Es ist ja einfach, dass es geht da... in der Atmosphäre reichert sich das langsam an und das hat halt eine Wirkung, genauso wie auch Ozon. Ich meine, das Ozonloch, gut, man hat gemerkt, man kriegt im Sommer vielleicht mal ein bisschen mehr Sonnenbrand, aber auch erst nach 10, 20 Jahren oder sowas hat man das vielleicht mal irgendwie gesehen. Von daher denke ich eben, das Problem, was man natürlich hat, ist eben diese Komplexität, ne? Dass man eine echte Nachhaltigkeit, und ich meine, jetzt ist ja auch so ein Buzzword, sag ich mal, die Nachhaltigkeit besteht ja irgendwie aus ökologisch, ökonomisch und sozial sozusagen, dass man sozusagen versucht, ein Produkt zu haben, was, wenn es wirklich nachhaltig wäre, würde es halt sozusagen in seinem Lebenszeit nicht mehr Schaden machen, als es irgendwie Nutzen bringt, sag ich mal, sowas. Also ist natürlich, ja, ist schwierig. Nachhaltige Produktion würde heißen halt, dass eben dass sozusagen geschlossene Kreisläufe hat. Und ich meine, da sind wir ja in Deutschland sehr weit zum Beispiel. Ich meine, mit dem Recycling-System zum Beispiel. Ja, aber du kommst ja auch aus der Pfalz und ich meine BASF zum Beispiel, um jetzt mal einen Namen zu nennen. Ich meine, so eine Chemiefabrik, aber auch von jeder anderen Chemiefabrik in Deutschland wahrscheinlich ähnlich. Das sind halt hauptsächlich geschlossene Kreisläufe. Da wird sozusagen alles, da gehen bestimmte Eingangsstoffe rein und da kommen ganz viele Produkte raus und auch die Abfälle, die rausgehen, sind eigentlich Produkte, weil die auch sozusagen, die versuchen ja nicht, dass nichts hinten rauskommt, was irgendwie weg muss. Was ja ein Paradigmenwechsel ist jetzt, sage ich mal, zu den früheren Zeiten, wo einfach alles in die Flüsse rein. Ne? Ich meine, heute ist es so, dass diese Firmen sich gar nicht mehr leisten können, in großen Mengen irgendwie Schadstoffe freizusetzen. Natürlich außer bei Havarien oder sowas, aber ich meine, das ist halt ein komplett optimierter Prozess, ne? Und man kann natürlich davon ausgehen, dass diese Prozesse in anderen Ländern nicht so optimiert sind, ne? Das heißt, wie will man dem Kunden das vermitteln? Wie will man vermitteln, ah ja, guck mal, der Hersteller hat für die Herstellung vom Handy jetzt Substanzen benutzt, die in der Chemiefabrik gemacht wurden, die aber nicht geschlossene Kreisläufe in großem Stil hat, sondern die Umwelt da verschmutzt. Das ist halt sehr komplex, denke ich. Und ich denke, das ist halt das Hauptproblem, dass man halt irgendwo einfach dicht macht und sagt, Ja, okay, ich sehe hier, Apple baut sich ein neues Rechenzentrum mit Ökoenergie, das sieht doch gut aus und weiß ich was. Oder irgendeine andere Firma lässt sich irgendwie zertifizieren nach irgendwas, sieht gut aus, aber das und weiter kann man als Kunde da eigentlich auch als normaler Kunde gar nicht gehen, eigentlich, ja. Weil man dieses, wenn man sozusagen irgendwann die Komplexität so weit erhöht, dass man auch gar nicht mehr versteht, ob was jetzt gut und was schlechtes, sag ich mal. Natürlich auch die Firmen das auch wirtschaftlichen Interesse auch betreiben, um zu sagen, okay, auch ein Stück weit Marketing, wie du schon gerade sagtest, ich baue hier ein grünes Rechenzentrum und ich bin umweltzertifiziert und alles ist schön, aber natürlich auf der einen Seite wollen sie nicht rausrücken, wo sie ihre Zukaufprodukte kaufen, um halt nicht so rauszufinden oder auf die Großglocke zu hängen, dass halt doch irgendwo unter unten mit sehr, sehr menschenunwürdigen Bedingungen halt irgendwelche Teilprodukte oder hergestellt werden, um halt dieses Gesamtprodukt zu machen. Das mag zwar, ist ja genau das Gleiche wie, sag ich mal, auf das Land Deutschland jetzt wieder bezogen, von ganz am Anfang dem Gespräch. Das ist zwar schön, dass Deutschland oder sprich die Firma halt so grün ist und so alles schön gemacht hat, aber natürlich hängt dann diese Zulieferer beziehungsweise alles halt, kann natürlich das sein, was dann wiederum, sag ich mal, so unverantwortlich betrieben wird. Ja, das ist ja auch das, was man in den Medien ab und zu sieht halt, wenn mal wieder ein Skandal, und das ist ganz egal jetzt, was, also Skandal ist auch übertrieben, wenn dann sozusagen mal rauskommt, was da nicht läuft, dass natürlich irgendwie auch bei der Modeindustrie zum Beispiel, wenn die irgendwie ihre Pailletten da von Kindern sticken lassen oder wenn irgendwelche Stoffe ganz umweltschädlich oder Leder umweltschädlich gebeizt wurde, genauso wie bei Elektronik auch. Man zieht sich halt in diesem globalen Business, zieht man sich darauf zurück, dass man hat Zulieferer, die unterschreiben, dass da alles okay ist, aber das ist so die direkten Zulieferer sind sozusagen die man überprüft. Was der Zulieferer für Zulieferer hat und was die Zulieferer für Zulieferer haben, diese Kette geht man ja nicht hinterher. Da sagen die, das ist ja gar nicht möglich. Wir können einfach nicht wissen, wo das alles herkommt. Das ist ja alles globaler Markt. Da wird alles irgendwie 20 Mal gehandelt und wird immer sozusagen den Stoffstrom aufwärts geschoben und irgendwie weiß man nicht mehr, wo es herkommt. Das ist natürlich auch eine komfortable Situation, weil solange man sich dahinter verstecken kann, gerade in der Modeindustrie, ne, kann man sich schön verstecken, dahinter, dass man eigentlich gar nicht wissen will, weil effektiv geht es auch darum, den Preis. Ne? Und das hat ja auch mal so ein chinesischer, hatte mal im Fernsehen mal irgendwie so ein chinesischer Produzent da für IKEA oder irgendeine andere Möbelfirma da gesagt, ich glaube, es war nicht IKEA, aber ist egal, hat gesagt, sagen uns, macht einen Duschvorhang für den und den Preis. Und der sagt, das ist aber zu niedrig, den Preis können wir nicht halten. Ja. Das ist der Preis, für den er produzieren muss, sonst kriegt er einen Vertrag nicht so. Gleichzeitig kriegst du aber irgendwie 1000 Seiten Manuskript, wo draufsteht, alles was für tolle Standards du alle einhalten musst und weiß ich. Natürlich zeichnen sie das ab, um den Deal zu kriegen, zeichnen sie das ab und sie haben die Verantwortung denn dafür und dem da oben ist es völlig egal. Die haben das von dir, dass du sozusagen der Schuldige bist im Zweifelsfall. Ist natürlich eben auch eine sehr kurzfristige, also ist nicht kurzfristig, kurzsichtige, im wahrsten Sinne sozusagen eine kurzsichtige Sichtweise, dass man sozusagen absichtlich nicht in die Ferne gucken will, weil man ja eigentlich trotzdem den Duschvorhang halt für 5 € verkaufen will. Genau, genau. Und das ist halt eben so, das ist genau der Punkt. Ne? So, jetzt kommt hier gerade jemand rein, man macht ja nichts, mach einfach weiter. Ja, genau. Okay, machen wir mal ein Stückchen weiter. Wenn du schon sagst, Nachhaltigkeit. Gibt es überhaupt in Deutschland Leute, die sowas erfassen oder wenn ich jetzt das Gerät kaufe, wo ich weiß ja nicht, ob vielleicht in meinem Endgerät jetzt irgendwelche gesundheitsschädlichen Stoffe drin sind oder sonst irgendwas. Gibt es da Tabellen, Listen? Kann ich irgendwie davon ausgehen, dass alles, was in Deutschland verkauft wird, jetzt nicht unbedingt mir und der Umwelt schadet? Wie ist das denn da? Dazu muss man natürlich unterscheiden ja zwischen den Schadstoffen, die in Produkten sind und den Schadstoffen, die halt bei der Produktion verwendet werden. Ich denke, den Schadstoffen in den Produkten, da hat man ja noch eine Chance, weil man kann die Produkte auseinandernehmen, man kann gucken, was gasen die aus, man kann die kleinen metzeln und durch irgendwelche Spektralanalysen schicken. Das heißt, das kriegt man schon raus und die Skandale gibt es ja auch mal wieder. Also ich meine, ich denke aber, da sind wir mit bestimmten Zertifizierungen, also mir fällt gerade nur Roos ein, obwohl ich da kein Experte bin, diese Zertifizierung, dass man sagt, okay, und es gibt bestimmte Standards, an denen sich die Hersteller halten müssen, also auch Vorgaben, wie viel Quecksilber oder wie viel Schwermetalle dürfen in einem Produkt sein. Ich denke, das ist noch nicht das war auch ein Problem, also gerade wenn man zum Beispiel an Weichmacher denkt im Kunststoffen. Genau, so Kinderspielzeug bei der Operation. Ja, aber auch für Erwachsene. Ich meine, wir trinken alle unsere Rio-Mate aus Plasteflaschen. Natürlich sind da, könnten da natürlich auch eben sowas wie Bisphenol A drin sein oder irgendwelche anderen Sachen oder andere Kunststoffprodukte, irgendwelche Flammschutzmittel, was da alles drin sein kann. Ist natürlich eben eine Sache, die kann man noch messen und da könnte man langfristig ja was dran machen. Aber das Schlimme ist ja eben, wenn wir ein Gadget kaufen, dann kommt es hier in der Regel in einem einwandfreien Zustand an. Das heißt, es ist ja in dem Sinne so, ich habe mein Gadget und eigentlich, ja gut, ich kann sagen, da ist vielleicht noch auf der Platine irgendwas oder in den Bauteilen sind noch kleine Mengen Quecksilber oder irgendwelche anderen Schwermetalle drin. Aber an sich ist das Produkt, zumindest von der Markenfirma jetzt, ist es ja eigentlich einwandfrei. Wenn es nach Lösemittel riecht, dann wissen wir schon, das riecht komisch, das ist irgendwie billig Plastik. Also sagt ja auch immer, wenn Plastik nach Plastik riecht, dann ist es meistens kein gutes Zeichen, sag ich mal. Zumindest nicht übermäßig, ja. Und ich denke, das ist eben die Sache. Das ist aber auch so ein bisschen, das ist auch ein bisschen der Egoismus, ne? Man sagt, das ist dann das, was alle interessiert, ne? Oh, da ist was drin, was mir schadet. Das ist schlimm, ne? Aber was in der Produktion passiert ist, das ist weit weg. Und irgendwie wollen die Chinesen ja auch wachsen und die Chinesen wollen auch ihre Sachen verkaufen. Ja, na gut, ist halt so. Ich muss ja da in dem Fluss nicht baden, sag ich mal, ne? Also ich meine, das ist halt so ein bisschen das Problem. Und ich meine, die Produktion, die, ja, so wie wir früher, genau, wie in den 70er Jahren keiner in der Elbe baden wollte, außer du willst deinen mal analogen Film entwickeln oder so, will heute sicherlich keiner in China einmal durch einen großen Fluss abseits, abwärts der Industriegebiete irgendwie schwimmen. Und ich denke, das ist eben so dieses Hauptproblem, ne, dass eben diese, dass wir halt durch die Globalisierung alles so weit wegschieben. Ich meine, das ist ja nicht nur bei den Gadgets, das ist ja bei allem so. Ich meine, wenn wir jetzt andere Sachen haben, wie wo werden unsere Lebensmittel angebaut? Wo kommt unser Kaffee her? Wo kommen unsere Sojaprodukte her? Wo kommen unsere Palmöl? Wo kommt unser Palmöl her zum Beispiel? Da weiß man immer eigentlich so, ja, da könnte es natürlich auch alles nicht so gut sein, aber im Zweifelsfall ist es halt irgendwo drin und interessiert einfach erstmal keinen. Ne? Also ich meine, und deswegen denke ich eben, dass der Fokus auch daran sein müsste, eigentlich von uns jetzt, was wir machen könnten, um sozusagen unsere Gadgets besser zu verstehen, ist einfach auch eben wäre die Information wichtig, halt zu wissen, was ist da nicht alles drin. Und ich meine, ich glaube, irgendwie Bruce Sterling oder sowas hat ja auch mal so diese Idee dann von diesen, dass man sozusagen alle Geräte irgendwie, also beziehungsweise alle Gegenstände irgendwie einen Tag über Funktag oder was ich was und dann sozusagen eine Datenbank hat oder einfach identifizieren kann und dann eine Datenbank hat, wo man einfach alles, was man über das Produkt weiß, sozusagen reinfüllt und man dann sozusagen einfach dadurch auch viel mehr weiß, was da eigentlich drin ist und was ist das, wo kommt das her, was ist das? Und ich meine, natürlich, dazu müsste halt eine ganz andere Transparenz geschaffen werden, auch von Seiten der Hersteller und von Seiten der Rohstoffflüsse, denn ich meine, sagen wir ganz ehrlich, natürlich weiß man, wo was herkommt. Ne? Also ich meine, da immer da sozusagen, natürlich gibt es auch Grauzonen, wo halt zum Beispiel eben gerade zum Beispiel diese seltenen Erden zum Beispiel aus Gebieten kommen, da dürfen die eigentlich nicht gehandelt werden, weil da ist Bürgerkrieg und da gibt es irgendwie Probleme. Kommen die halt aus dem Nachbarland, weiß man aber auch, wo sie herkommen. Ich meine, das ist halt auch so. Aber ich denke halt, die Transparenz müsste halt der Kunde eigentlich einfordern. Um halt eben, dass er eben sagt, irgendwie, na, ich will nicht mehr über das Produkt wissen, ich muss nicht alles wissen. Ich meine, man soll ja nicht übertreiben, aber zumindest halt mal so ein paar mehr Informationen einfach von den Herstellern zu bekommen oder von aus der Logistikkette, sag ich mal, dass man einfach mal weiß. Ich meine, bei unseren Eiern wissen wir es inzwischen. Da steht eine Nummer drauf, da gucken wir rauf und sagen, okay, wir wissen, das ist ein Bodenhaltungsei. Genau. Bodenhaltungsei aus dem Bundesland so und so, aus dem Gehöft Nummer so und so, kann ich in der Datenbank eingeben, finde ich raus, welcher Betrieb das Ei produziert hat. So, beim Ei, gut, es mag es einfach sein, okay. Aber wir können eigentlich auch sagen, von wo eine Kuh kommt, wenn man jetzt nicht schummelt zumindest, oder so eine Sache. Und ich denke halt eben, natürlich für das einzelne Produkt wird man vielleicht nicht sagen, wo ist jetzt gerade das Gold dahergekommen. Aber was man zumindest halt über die Logistikketten einfach mehr erfährt und darüber halt eben auch Einfluss nehmen kann. Aber gibt's das schon sowas in der Richtung für andere Geschichten? Also ich sage jetzt mal, gut, für den Lebensmittelhandel kennen wir es jetzt, aber jetzt sage ich mal aus dem Bereich Elektronik, gibt's da schon sowas Ähnliches? Und wenn sowas nicht... Wenn ja nur, glaube ich, im Rahmen von irgendwelchen Projekten, wo mal geguckt wurde, also aber ist natürlich das Problem, je mehr, also das Problem ist, wenn man sowas per Forschungsprojekt erfahren muss, dann ist es ja extrem schwer, weil man muss ja sozusagen die Kette rückwärts forschen. Ne? Das richtige System wäre natürlich so, dass man sozusagen von vorne anfängt und sozusagen dass man die Rohstoffe sozusagen ihre Fahrkarte mitgeben. Das heißt sozusagen, die Information immer weiter bis zum Produkt aufaggregiert wird, dass man sozusagen weiß, okay, die Rohstoffe melden sozusagen demjenigen, die sie verkaufen, wo komme ich her, wo ist das? Und das geht immer so weiter. Das ist ja auch sowas, wie es bei anderen Sachen auch teilweise gemacht wird. Also ich denke in Europa zum Beispiel, also gut, im Lebensmittelbereich ist es halt sehr offensichtlich, weil es halt da auch eine sinnvolle Sache ist, sag ich mal. Aber ich denke schon, dass man da mehr machen könnte, als man derzeit macht. Ne? Also bloß wenn sozusagen die die uns die Geräte verkaufen, schon die Augen zumachen und sagen, ich will gar nicht wissen, wer die Zulieferer meines Zulieferers sind, dann sind wir halt in einer Situation, wo man einfach sagen kann, naja, dann hat der Kunde auch kaum eine Chance herauszufinden, wo was herkommt. Ne? Wie könnte man das denn attraktiver gestalten? Und so, was könnte man dann für Mittel oder für Wege eingehen, aus deiner Sicht aus, was man halt jetzt da machen könnte, um zum Beispiel so ein Siegel zu haben, wie ich vorhin schon sagte, bei diesen Energieeffizienz und auf der anderen Seite ein Siegel zu haben, hier mein Produkt ist halt grüner oder umweltschonender oder nachhaltiger produziert worden. Wäre dann das vielleicht ein Ansatz oder was könnte man aus deiner Sicht da machen oder wie müsste man das Thema denn angehen? Oder? Ja, also ich denke, wir sind jetzt aber auch schon wieder auf dieser einen Seite, ne? Der einen Seite, dass wir sagen, okay, wo kommt etwas her? Ne? Also natürlich ist es extrem schwer, vor allem halt eben von außen das irgendwie zu überschauen. Aber ich denke schon, dass man natürlich einfach als Kunde Transparenz einfordern muss. Ne? Und ich meine, guckt man zum Beispiel bei Kaffee oder bei, also gut, ich komme auf Lebensmittel, das ist mein Lieblingsthema, ja. Aber effektiv ist es so natürlich, wenn der Kunde es einfordert, wird es auch gemacht. Ne? Also ich meine, Transfer oder Bio oder sowas. Ich meine, so bei Bio-Lebensmitteln wissen wir auch, wo sie herkommen, eigentlich. Weil effektiv, da gibt es Zertifizierungsstellen, da gibt es irgendwie Datenbanken über Flüsse und sowas und da geht sowas. Natürlich wird man nicht für jede Wäscheklammer sowas machen können. Das ist einfach unnütz. Aber zumindest halt eben, dass wenn zum Beispiel Hersteller Informationen freigeben würden, oder sammeln würden und auch irgendwie freigeben würden, halt, was ist unsere Lieferkette? Wo kommt's her? Was wird da gemacht? Hätte man natürlich ein ganz anderes Mittel, das hat man sozusagen. Aber ich denke, das Problem ist natürlich, dass man es gesetzlich nie hinkriegen wird oder so. Ja, weil es einfach globale Unternehmen sind. Genau, ja, ja. Und einfach zu wenig Gadgets auch in Deutschland jetzt oder in Europa produziert werden, wo du sagen könntest, oh ja, jetzt könnte ich die höchstens verpflichten. Ja, und ich meine, man hat ja gesehen, ich meine jetzt hier auch, es gab ja dieses Interesse mit dem Fairphone zum Beispiel, sowas. Genau. Das mal wirklich mal, und ich meine, die versuchen, ich meine, ich denke auch, das Produkt interessiert mich jetzt nicht groß, ehrlich gesagt, weil ich sagen muss, ja, ist ein netter Versuch, aber ist natürlich auch wieder so eine Sache, wo man sagt, naja, ich würde es mir nicht kaufen. Aber das Projekt ist aber ein interessantes Projekt, weil man einfach mal guckt, wie weit kann man eigentlich gehen, wie weit kann man eigentlich sicherstellen, dass irgendwas nicht enthält, sag ich mal, oder irgendeine Herkunft hat und so. Und ich denke, das ist halt eine gute Pilot mal gewesen, um mal zu gucken. Ich denke, in Zukunft die Welt wird immer mehr vernetzt und ich meine, das ist dadurch, denke ich, es ist auch viel einfacher, die Daten zu sammeln. Ich meine, da braucht man nur die NSA fragen, wie einfach es ist, Daten zu sammeln, aber effektiv ist es keine Hürde mehr, sag ich mal. Ich meine, ich denke, vor 50 Jahren wäre man verrückt geworden, wenn man Zettel gesammelt hätte, wo jetzt irgendwie unsere Zulieferer uns irgendwas zugeliefert haben, irgendwelche Stoffballen oder irgendwelche Materialien. Ich denke, heute ist es ja der Witz, dass das bis runter in die Kette computerisiert ist. Das heißt, natürlich, die Daten sind ja da. Ja. Das ist eine Illusion, dass es nicht da ist. Natürlich wird man nicht unbedingt fürs einzelne Gerät das runterbrechen können, aber man könnte sagen, okay, wir wissen eigentlich, also mein Zulieferer weiß, von wem er seine Sachen bekommt. Und ich meine, keiner stellt 1 Million Smartphones her und weiß nicht und kauft sein Gold irgendwie bei einem Straßenhändler. Ich meine, das ist ja Unfug. Ja, natürlich ist es so, klar, in China ist vielleicht noch viel möglich und in anderen asiatischen Ländern ist man auch viel verschleiert oder irgendwelche Scheingeschäfte macht. Und ich meine, gut, kennen wir in Europa ja auch, ne? Also, dass dann halt irgendwelche Sachen immer hin und her so lange hin und her geschoben wird, bis keiner mehr weiß, wo es herkommt. Aber prinzipiell könnte man das sich schon vorstellen. Und ich denke halt, in dem Maße, wie die Informationstechnik auch fortschreitet und auch wie vor allem eben so eine preiswerten, also zum Beispiel RFID war ja sozusagen so ein bisschen dieser Auslöser, nicht nur die Diskussion mit Datenschutz, aber auch die Diskussion darum, dass man eigentlich damit, dass es mit so einem billigen Tracking-Marken eigentlich möglich ist, eine ganze Menge zu verfolgen, ne? Ja. Und auch eben in die Tiefe. Und dass man natürlich eben sagen könnte, naja gut, wir können ja einfach erstmal überall anfangen, irgendwie auf jede Tonne Rohstoff so ein Ding raufzukleben und ich scanne nur den Code ein und dann sammle ich alle Codes und dann weiß ich theoretisch alle Codes, die in mein Produkt gegangen sind. Ja. Ist wahrscheinlich irgendwie gering, könnte ja auch mit einem normalen Strichcode machen oder irgendwas, wäre nicht kein Ding. Würde schon funktionieren. Und ich meine, das Problem ist natürlich immer, dass wenn man entweder in den Bereich kommt, wo es halt Geschäftsgeheimnisse sind, dann sagt der halt, naja, ich will aber nicht sagen, wer meine Zulieferer sind, weil das sonst botet mich, spannt mir jemand aus und sowas. Genau. Von daher ist es eben das Problem, dass es auch aus solchen Gründen halt eben nicht funktionieren wird. Aber wie gesagt, und vor allem eben, solange der Kunde es auch nicht einfordert, weil ich meine, jetzt, ich denke, es ist eine kleine Gruppe von Konsumenten, die sich überhaupt über sowas Gedanken machen. Ja, darum machen wir auch diesen Podcast, um auch vielleicht die andere Gruppen mal anzusprechen, zu sagen, okay, wenn ich mir jetzt in Zukunft so ein Gadget kaufe, einfach mal einen Denkanstoß zu machen und zu gucken, ey, brauche ich wirklich jetzt jedes Jahr ein neues Handy oder sonst irgendwie was, um einfach mal zu sagen, Ja, wie ist denn da eigentlich mein persönlicher Verbrauch bei sowas? Ja. Es gibt ja, habe ich gesehen, vom Umweltbundesamt gab es ja mal so ein Paper, wo sie geschrieben haben, welches Gerät ist momentan so das Grünste? Das ist ja so ein, weißt Ja, nicht so wirklich, ne. du, was ich meine? Okay, es gab mal, habe ich gesehen, so einen Link, wo drin steht, oder auch von der CT, die haben auch so einen Artikel mal gemacht in den letzten Ausgaben, so für Computerhardware, die noch aus Deutschland kommt, um halt man bei denen natürlich dann schon mehr davon ausgehen kann oder hoffen davon ausgehen zu können, dass wenn das jetzt wirklich Made in Germany draufsteht, dass natürlich vieles Made in Germany passiert ist. Natürlich nicht alles, weil ich denke nicht, dass dann der Hersteller X auch Transistoren aus Deutschland überhaupt kommt, wenn Nee. es überhaupt da einen Tja. Markt oder Firma dafür gibt, die ihm sowas liefert und dann, wenn, dann in so großen Stückzahlen. Aber die Intention ist ja schon da. Also das heißt, auch andere Institutionen bekommen ja schon, sage ich mal, oder haben diese Idee schon gehabt und verfolgen das halt. Ich kenne natürlich auch so diese von Greenpeace, glaube ich, gab es das doch mal auch so ein. Gibt es da so ein Ranking? Wer ist der Ja, Grünste? Der, regelmäßig eigentlich, genau. ja, genau. Ich glaube, jedes Jahr oder jedes halbe Jahr inzwischen, glaube ich sogar, ja. Und ich meine, genau, aber ich denke eben genau, und das ist, also ich denke, sowas auch wichtig. Und ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie der absolute Greenpeace-Fanatiker, aber ich sage schon, dass es auch eine sinnvolle Idee ist, gerade halt die großen Hersteller, und ich meine, die sind ja die Marktvorreiter, halt auch ordentlich unter Druck zu setzen. Man sieht ja auch, wenn man mal sich über die Jahre anguckt, wie das immer passiert ist, irgendwie, also ich meine, dass halt eben vor allem dadurch auf Apple zum Beispiel viel Druck gemacht wurde, weil halt es eben so ist, dass es in dem Sinne eine Premium-Marke ist. Also es Ja. ist sozusagen ein großer Hersteller mit großen Margen auch, und dass es nicht sein kann, dass der schlechter seine Arbeit macht als andere Hersteller. Und ich denke, das ist auch, glaube ich, gut angekommen, weil ich glaube, das ist, wenn man mal geguckt hat, eben diese Rankings, natürlich wird man eben, wenn man Hongkong-Schrott kauft, sage ich mal, da kann man nicht erwarten können, dass das alles toll und toll ist. Aber effektiv muss man eben sagen, wenn man gutes Geld ausgibt, dann sollte man auch gute Ware erwarten, und das gilt eben auch für Fertigungsbedingungen und Umweltzerstörung und alles so eine Sachen. Und ich denke, das ist schon eine wichtige Sache. Aber löst halt in dem Sinne aber auch das Problem nicht, weil natürlich es so ist, natürlich kann ich mir trotzdem jedes halbe Jahr ein neues iPhone kaufen, Ja. wenn dann es rauskommen würde, also jedes Jahr oder mich einfach, und das wird das Problem nicht lösen, weil natürlich immer noch die Energie und die Ressourcen dafür verwendet werden. Und ich meine, natürlich kann ich dafür sorgen, dass mehr in gutem Zustand produziert wird. Aber natürlich ist das eigentliche Problem auch einfach, dass wenn ich trotzdem nicht dafür sorge, dass dann die Telefone auf Klange halten, also der Hersteller nicht dafür, so, ich Ja. den Hersteller nicht dazu bringen kann, dass sein Gerät auch lange hält und jetzt nicht von nur die Hardware, sondern auch eben lange mit Software versorgt wird und gut reparierbar ist, was ja auch immer zum Beispiel so ein Problem ist Ja. bei den heutigen Geräten, weil ich meine, die sind unheimlich integriert, ne? Das ist alles sozusagen, wird noch jede Scheibe Plastik oder jedes Stück Plastik wird da wegrationalisiert, alles zusammengeklebt, und dann hat man halt ein super dünnes, jetzt gebogenes, großes Smartphone, aber eigentlich ist es nicht mehr reparierbar. Und beziehungsweise ist auch einfach der Unfug, kaufe mir ein Smartphone, sagen wir jetzt nicht High-End, sondern ich kaufe mir ein 300-Euro-Smartphone, und dann kommt ein Reparaturkostenvoranschlag von 200 €. Ja. Dann kann ich mir auch gleich überlegen, na gut, was heißt, wenn es kaputt geht, ist es kaputt und ich kaufe ein neues. Genau. Und ich denke, da sind wir halt auch bei einer Sache, und ich meine, das ist ja auch was, wo der, sagen wir mal so, das sind Leute wie der Chaos Computer Club halt, die Leute, die halt mit Hardware viel arbeiten, halt, die natürlich auch gerne lieber Hardware haben, wo sie halt noch was rumbasteln können oder Ja. auch irgendwas ändern können oder nochmal ein zweites Leben einhauchen können, zum Beispiel, ne? Was bei so einem Handy ja nicht mehr geht. Ich kriegte ja nicht mal ein Einzelteil raus. Also ich meine, früher konnte man auch vom PC sagen, ach guck mal, hier habe ich noch irgendwie das ist hier das WLAN-Modul, das ist auf eine extra kleine Platine mit einem kleinen Stecker an einem Motherboard dran und weiß ich was. Heute ist es so, dass man eigentlich schon sagen kann, und da arbeiten sie auch dran, System on a Chip, bumm, alles ist auf einem Chip, ist nur eine Platine, wo alle Anschlüsse rausgeführt werden, das war's eigentlich. Und natürlich ist es so, wenn das Ding kaputt ist, dann ist es kaputt. Ich meine, da kann ich keine Peripherie mehr austauschen, da kann ich nichts mehr machen, kann ich sagen, okay, das Ding ist kaputt, und dann, wenn es in der Garantie ist, wird es ausgetauscht, was billiger ist, als es zu reparieren, und wenn es nach der Garantie ist, dann sagen die, ja, Pech gehabt. Genau. Und von daher ist meiner Meinung nach eine Idee um jetzt diese Komponente sozusagen also diesen Aspekt von dem Problem sozusagen zu nehmen, eben auch zu sagen, naja, warum gibt es denn keine Hersteller, die einfach längere Garantien geben? Ja, die einfach, und zwar jetzt nicht nur über Austausch, sondern auch eben sagen, gut, wir machen unsere Hardware Modular. reparierbar, modularer, und dafür kostet sie ein bisschen mehr, aber wir garantieren euch auch, Man kann das Ding einfach reparieren, da muss ich nicht die Spezialwerkstatt von dem Hersteller ran, wie bei Apple jetzt, wo du Spezialgeräte brauchst, um den Bildschirm abzulösen, weiß ich was, und bei anderen Herstellern sicherlich nicht anders, sondern dass man sagt, okay, man hat jetzt ein Telefon, das sieht vielleicht nicht so, ja, nicht so sexy aus vielleicht, sieht vielleicht aus wie so unser klassisches iPhone in der Otterbox, sag ich mal, oder vielleicht ein bisschen dünner, aber hält dafür auch gut, ne? Und ich kann halt wirklich auch sagen, das ist halt wirklich reparierbar. Und ich meine, gut, Smartphone ist auf jeden Fall nur ein Beispiel. Nicht alle Geräte, die wir haben, müssten ja eigentlich so unreparierbar sein. Ne? Also ich meine, wenn ich mir einen DVD-Player oder einen Blu-ray-Player jetzt angucke oder einen Minicomputer oder irgendwas, das müsste ja nicht alles so sein. Es könnte ja, es ist ein bisschen teurer, aber auch nicht in dem Maße teurer, finde ich persönlich, dass es irgendwie wirklich ein Problem wäre, weil ich meine, da werden irgendwie Centbeträge gespart überall und effektiv bei einem Gerät, was irgendwie, sagen wir mal, 150 Euro kostet, ist es natürlich schön, wenn marktwirtschaftlich für die Aktionäre noch einen Euro mehr gemacht würde, aber natürlich würde mich jetzt als Kunde auch interessieren, ob der 1 Euro genau den Stecker gespart hat, sozusagen, der mir ermöglicht hat, irgendwie das Teil zu kaufen und das ganze Gerät wegzuschmeißen. Ja. Und ich denke, und beim Smartphone gibt es ja auch schon diesen Ansatz. Man gibt ja das Konzept momentan, das nennt sich Phoneblocks, wo du praktisch so eine, sag ich mal, Universalplatine bekommst und dann kannst du die einzelnen Komponenten draufstecken. Also erstmal unter dem Aspekt, wie soll mein Smartphone für mich funktionieren? Brauche ich zum Beispiel einen größeren Akku und kann auf GPS verzichten? Dann brauche ich wirklich WLAN und LTE oder kann ich mir ein anderes Modul dran bauen? Aber da ist ja schon der Trend sozusagen da. Das heißt, ich habe alles als Module. Ich kann es auch austauschen, auch selbst austauschen. Dementsprechend erhöhe ich dann auch die Lebensdauer dieses Telefons. Natürlich ist halt auch so ein Problem, verstehe ich auch wirtschaftlich, ja, wenn du einmal so ein Smartphone dann kaufst, dann hast du es praktisch dein Leben lang. Das heißt, natürlich wollen die auch nochmal was dran verdienen. Ne? Ja, klar, ja. Aber ich denke auch, dass es da vielleicht schon der richtige Trend schon eigentlich ausgelöst ist. Ein ganz anderes Beispiel, was wir ja vielleicht auch alle kennen, ist früher die Automobilbranche hat es ja genauso gemacht. So früher so ein E200 Mercedes konnte jeder Metzger mit einem Schraubenschlüssel reparieren, so nach dem Motto. Da hast du keine Fachwerkstatt gebraucht und gar nichts. Und heutzutage ein aktuelles Fahrzeug, das ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein rollender Computer mit einem Verbrennungsmotor drauf. Und da kannst du heutzutage auch selbst nichts mehr machen. Ich denke, dass als Gadgets auch genau dieses Thematik auch mit dazu gehört. Und da ist es natürlich auch so eine Sache, die eigentlich mal als modulares System aufgebaut war und mittlerweile halt auch zu einem hochintegrierten System gewachsen ist. Ja. Na gut, da muss man eben sagen, das Beispiel Auto ist ja zur Abwechslung mal, ist der Vergleich mit dem Auto ja immer ganz gut. Ja. Finde ich zumindest aus dem Grund, weil man auch sieht eben, warum ist das denn passiert? Ne? Und hier muss man eben sagen, das war ja eben nicht selbst weg, sondern es war ja auch eben A zum Beispiel, also diese Integrierung und das Ganze technisch immer komplexer werden, war ja auch A, Sicherheitsaspekt, ne? Wir haben jetzt Assistenzsysteme, wir haben Airbags, wir haben alles elektrische Systeme. Gut, die Fensterheber, wir wollen nicht kurbeln, na gut, das ist auch Luxus natürlich, ja, auch dabei. Aber es ist ja auch so, dass eben auch zum Beispiel elektronische Motorsteuerung oder sowas, das ist natürlich auch eine Sache, die halt eben auch dann zum Beispiel wieder Sprit gespart hat. Ne? Klar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Hybridautos gucke, das hätte der nächste Schritt, sage ich mal jetzt, also Elektroauto oder Hybrid ist aber noch, sagen wir mal, das klassische Auto in Hybridform ist ja sozusagen nochmal automatischer. Ne? Ich kann meistens nicht richtig schalten, sondern weil es alles automatisch geht. Das heißt, der Computer übernimmt eigentlich dieses ganze Fahrverhalten. Er weiß, wann er den Motor anschaltet und ausschaltet und umschaltet und wann die Bremskraftrückgewinnung läuft und wann nicht und baut sozusagen daraus ein stabiles Fahrverhalten. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie bei den Kampfjets früher, ne? Fly by Stick oder Fly by Wire, ne? Dass man sozusagen dann irgendwann einfach an einem Punkt war, wo man einfach sagt, wenn man den Computer das nicht machen lässt, dann ist es einfach nicht mehr haltbar. Also ist der Pilot oder der Fahrer kann sozusagen das Auto gar nicht mehr fahren ohne die Elektronik. Und ich denke, das ist halt eben auch ein Punkt, der auch wieder bestätigt, dass, naja, es hat ja auch alles Vorteile, weil ich meine, heute unser Smartphone kann mit der gleichen Energie einfach viel mehr machen als früher, weil natürlich eben je kleiner die Bauteile werden, desto weniger Strom brauchen sie, also Energie brauchen sie zum Laufen. Also, und dementsprechend ist natürlich schon auch ein Punkt, wo man sagt, naja, man will natürlich, dass das irgendwie so wird. Aber gleichzeitig geht es halt immer weiter weg von diesem universellen Gerät und es wird halt wirklich sehr, ein sehr spezielles Gerät, was sozusagen seinen Sinn verliert in dem Moment, wo zum Beispiel einfach kein neues Betriebssystem mehr gibt. Ja. Und ich meine, das ist, denke ich, das Problem. Und ich meine, dieses modulare Telefon, ja, es wird sich am Markt natürlich nie durchsetzen für die Masse der Leute. Und ich meine, wir reden ja eben, also klar, man kann natürlich immer selber machen, das ist schön, Aber natürlich ist das Problem, dass man auch eine Lösung finden muss für die Gesamtheit, ne? Weil ich meine, effektiv, wenn alle Computerfreaks, sag ich mal, irgendwie und Hardware-Hacker sich ein modulares Telefon kaufen, wird sich an Samsungs Verkaufszahlen von den Klatschen wahrscheinlich nicht viel ändern. Ja, also, minimal. Auch an Apple nicht. Das wird es wirklich passieren, ne? Sondern es geht ja, also von daher ist es irgendwie nur ein Aspekt. Und ich denke halt eben, dass man da natürlich auch wieder eben mal gucken muss, was wollen die Leute eigentlich? Und ich meine, ich denke halt eben, dass zum Beispiel, wenn man sich die heutigen Smartphones anguckt, sie natürlich eierlegende Wollmilchsäue sind, ne? Ja. Also die Leute gucken auf ihren, gerade auf den übergroßen Smartphones und kleinen Tablets und Tablets, sie gucken Videos und sie machen Musik damit oder machen alles Mögliche damit. Von daher ist es halt auch ein sehr universelles Gerät eigentlich von dem, was man damit macht. Aber gleichzeitig ist es halt so, dass natürlich auch mit jeder Generation von Betriebssystemen wird wieder ein neuer Schnickschnack eingebaut, der hat dann auch die sozusagen größte mehr Ressourcen verbraucht. Ne? Das heißt, eigentlich gibt es keinen Grund, warum ein Smartphone, sozusagen, warum ein Smartphone-Betriebssystem, was vor 5 Jahren eigentlich schon alles konnte, was ich heute damit mache, weil ich meine, warum das sozusagen auf einmal einen doppelt so schnellen Prozessor mit vierfach so viel Kernen braucht. So, dann ist mich die Frage, und ich meine, das ist halt so, das kann man sich ja als Technikbegeisterter auch vielleicht nicht vorstellen, aber ich kenne halt viele Leute, die haben Smartphones und die haben keine App installiert, außer vielleicht Facebook und WhatsApp und haben eigentlich auch noch nie was damit gemacht, außer telefoniert und da muss man schon sagen, das hätten sie schon mit einem Palm 3X machen können. Ja, aber wir verkaufen ihnen ein extrem komplexes sonst was Gerät. Natürlich gut, stimmt nicht, Video gucken und sowas gut geben müssen, können wir nicht ganz so weit zurückgehen, aber auf jeden Fall ist es halt so. Da kaufen sich sozusagen Personen ein 600 bis 700 Euro Smartphone, finanziert über 24 Monate bei 0%. Und sie haben einen Rechner, mit dem man wirklich viel machen kann. Und das Einzige, was sie machen, ist E-Mail lesen und schreiben. Und dann ist eben die Frage, Sie können sich das leisten, wir können uns das leisten, alle können sich so ein Gerät leisten, was ja schön ist, aber gleichzeitig ist es halt so, dass es eigentlich auch an ihren Bedarfen vorbeigeht, ne? Weil man einfach sagen muss, sie brauchen es eigentlich nicht, ne? Es ist sozusagen, wenn ich jedem Ferrari verkaufen würde, obwohl er eigentlich nur im Stadtverkehr in der 30-Zone fährt. Und ich meine, und das ist eben auch so ein bisschen dieses, und ich meine, guckt man sich zum Beispiel den Smartphone-Bereich an, und das habe ich ja auch schon mal gemacht, um mal zu gucken so. Gerade bei Android ist ja schön, weil man hat ja gesagt, okay, man hat eine aktuelle Android-Version, hat man relativ viele Telefone. Und da guckt man mal, und da stellt man fest, richtig gute Telefone sind nur im Spitzensegment zu finden, und alles darunter hat dann immer irgendwelche Pferdefüße, wo man eigentlich auch teilweise schon sagt, warum kann es da nicht ein Telefon geben, was die Features, die eigentlich viele Leute gerne haben wollen, zum Beispiel eine akzeptable Kamera, die als Modul nun auch nicht so viel kostet, dass er jetzt irgendwie einen 300-Euro Aufpreis gerechtfertigt wäre. Warum man das, aber das bietet der gleiche Hersteller nicht in den kleineren Telefonen an. Und dann denke ich mir auch, das macht er nur, damit die Leute das große Telefon kaufen. Genau. Das ist so, halt genau. Und das ist halt ist weder effizient, noch ist es eigentlich im Sinne des Kunden. Der Kunde ist halt, reflektiert das wahrscheinlich auch teilweise einfach nicht doll genug. Der sieht halt, okay, ist auch ein Statussymbol, was Smartphone oder Gadgets auch allgemein sind. Aber trotzdem ist es so, dass man eigentlich auch irgendwie der Markt da auch in dem Sinne wieder versagt, ne? Weil wenn ich irgendjemand sage, ach du, in deinem Telefon, da ist ein Quad-Core-Prozessor mit 8 Gigahertz Taktfrequenz drin und 2 Gigabyte RAM, so viel wie dein Notebook zu Hause, nutzt du das eigentlich? Also läuft der jemals auf 100% oder macht der nicht überhaupt irgendwas? Eigentlich ja nicht. Und die meisten Leute machen sich darüber eigentlich keine Gedanken. Die sagen, ach ja, guck mal, Smartphone hier mit Vertrag, billig, zahle ich jeden Monat einen Betrag, der mich nicht kaputt macht, habe ich das tollste Smartphone der Welt. Aber gleichzeitig ist natürlich auch eben, dass es natürlich so ist, bei den hochgezüchteten Prozessoren ist die Ausschussquote höher. Ja, das gesamte System ist teurer, es sind mehr Bauteile drin, es ist einfach ein teureres System, und es ist halt auch ein System, was vielleicht der Umwelt noch mehr schadet. Aber wie gesagt, und ausgetauscht habe ich ein Telefon, was eigentlich alles, was ich machen konnte, vorher auch schon konnte. Ja. Und es ist halt eben so, dieses jedes halbe Jahr ein neues Telefon kaufen, Aber auf der anderen Seite, jetzt steht ja vor, jetzt gerade bei meinem Thema Smartphone zu bleiben, ist es eigentlich schon eigentlich eine Verbesserung für die Umwelt, weil vorher hatte ich halt irgendwie noch einen Discman dabei gehabt, einen Palm dabei gehabt, eine Kamera, also eine Fotokamera, eine Videokamera, keine Ahnung, vielleicht noch irgendwie ein Netbook oder was es halt damals gerade so gab. Also dementsprechend die Reduktion jetzt auf ein Gerät ist ja auf der einen Seite auch umwelttechnisch ja jetzt auch besser, oder? Naja, da muss man halt eben sehen, weil natürlich man sagen muss, dass wenn die Lebenszeit dieses Gerät, dieses Universalgerät ist, dafür immer kürzer wird, dann ist es halt ein Problem, weil natürlich es so ist, dass ich meine, weiß nicht, Notebooks, gut, es gibt Leute, die kaufen sich auch alle halbe Jahr oder alles Jahr ein neues Notebook, aber natürlich ist es so, dass eben damit steht und fällt sozusagen natürlich eben, wie oft du dir ein Smartphone kaufst. Aber ich meine, mein Smartphone ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, ist ja auch irgendwie okay. Aber nee, du hast schon recht. Prinzipiell ist, hat es sicherlich auch nicht. Ich meine, man muss halt eben sagen, früher haben Leute ihren Tower-PC angemacht, ne, mit 400 Watt Netzteil drin und haben halt daran ihre E-Mail geschickt und heute machen sie es auf dem Handy. Das verbraucht natürlich wahrscheinlich weniger Strom zumindest. Ne? Also ja. Von daher ist es gerade dieser mobile Trend halt auch. Und ich meine, das war ja auch bei den Notebooks so. Mobile Hardware mit energiesparenden Prozessoren, die auch mit einer niedrigen Spannung laufen und alles sowas, war natürlich eigentlich ein guter Weg. Heute würde man wahrscheinlich sich kein Notebook, also kein normal großes Notebook mehr kaufen, was keinen dedizierten Mobilprozessor da hat. Ja. Einfach 4 Stunden Laufzeit ist heute sozusagen das, was man mindestens haben will. Klar gibt es jetzt natürlich bei den großen Desktop-Ersatz-Notebooks ist was anderes, aber ich denke, das ist ja auch eine andere Anwendungsfall, genau. Sag ich mal. Aber nee, von daher hast du recht. Ich denke, da ist nicht alles schlecht im Gadget-Bereich, ne? Also das muss man auch mal sagen. Aber ich denke halt eben, dass man eben auch trotzdem eben gucken muss. Und ich meine, wie gesagt, man kann Leute nicht zwingen. Das ist eben illusorisch. Sie kaufen das, was sie gut finden und was sie toll finden. Aber ich finde trotzdem, dass man sich auch erstmal einfach darüber nachdenken sollte, mal, ob man sich halt wirklich immer das Neueste, Tollste, Beste kaufen soll. Und ob man halt eben Druck macht auf die Hersteller oder einfach durch seine Kaufentscheidung halt zu Produkten hingeht, wo man weiß, dass die auch nach Jahren noch supported werden. Und ich meine, das ist halt eben auch der Punkt. Ne? Kann ich das überhaupt als Kunde? Ist das für mich transparent genug? Beziehungsweise wer sagt mir das dann, dass es dieses Produkt nachhaltiger ist als das andere? Gibt es da Stellen, an die ich mich wenden kann? Oder muss ich mir das jetzt selbst zusammensuchen? Ich sag mal jetzt, vielleicht wir als Nerds könnten uns das vielleicht mal noch ein paar Gedanken dazu machen. Aber wenn ich jetzt meine Mutter in den Supermarkt schicken würde und sage, sie braucht ein neues Telefon, dann wird sie erstmal feststellen, es gibt kein Telefon mehr, was ein Telefon ist, sondern du kriegst eigentlich quasi nur noch heutzutage ein Smartphone. Das ist auch das, was am meisten beworben wird. Und auf der anderen Seite ist dann, wenn sie jetzt halt die 3 grundlegenden Funktionen braucht und dann guckt sie sich jetzt die ganzen Geräte an, woher soll sie denn wissen, als jetzt nicht in der Technik oder nicht aus dem Umweltbereich, naja, soll ich jetzt hier Fukuyama Hong Kong Flower Power Industries nehmen oder nehme ich ein Siemens, weil ich denke, oh, es ist ein deutsches Produkt, vielleicht ist es irgendwie besser oder nehme irgendwas aus Europa oder dann gibt es vielleicht, wie gesagt, liegt nebendran das Fairphone, wo noch niemand davon was gehört hat, aber dabei ist eigentlich das die Entscheidung gewesen zur Nachhaltigkeit. Ja, ich denke, das große Problem ist, dass nicht mal die Leute aus dem Umweltsektor unbedingt sagen können, welches Produkt besser ist. Also ich meine, auch die Greenpeace-Studie jetzt für Smartphones Hersteller sozusagen, die mal guckt, es geht ja auch hauptsächlich darum, was steht in deren Geschäftsberichten und da geht es ja auch darum, was versprechen sie, was sagen sie und was steht auf den Produkten drauf. Ja. Denn auch Greenpeace geht ja nicht irgendwie irgendwo hin und guckt in China. Das heißt, effektiv kann man es eben nicht. Aber man kann natürlich eben sagen, man will ein Produkt haben und man kann zum Beispiel einen Garantieplan abschließen oder irgendwie sowas. Man sagt, okay, man nimmt den Hersteller, der mir halt eine längere Garantie gibt. Bei Autos macht man das ja zum Beispiel auch. Also ja. Man sagt, ich habe hier einen Hersteller, der gibt mir 7 Jahre auf Durchrosten, Sternchen, gibt mir eine bestimmte Kilometerzahl vor und sagt, okay, die Autos sind ausgelegt für so und so viele Kilometer. Das heißt, wir können 5 Jahre Garantie auf einen Motor geben, wenn du nicht mehr als 250.000 Kilometer fährst oder was immer, 100.000 Kilometer. Natürlich könnte man sowas auch in der Technik machen. Man sagt eben, okay, man muss halt eben den Hersteller, müsste halt einen Hersteller finden, der diese Versprechen mal macht. Und das ist ja das Problem. Im Moment fragt keiner nach und dementsprechend wird es auch nicht produziert oder angeboten. Beziehungsweise diese Serviceverträge sind ja in dem Sinne auch keine Serviceverträge. Also wenn ich meine Garantieverlängerung mache, heißt es ja nicht, dass das Produkt besser wird. Genau. Sonst heißt es einfach nur, dass ich eine Versicherung abschließe, die im Schadensfall mir neues Gerät kauft. Schafft, ja. Und das ist halt eben auch so, ich meine, das ist so ein bisschen das Problem der Fall, dass du einfach bei den kleinen Geräten zumindest eigentlich wenig Chance hast. Ich denke, bei größeren Geräten ist es vielleicht ein bisschen besser, weil dann kannst du halt auf Modularität achten, Und du kannst halt eben gucken, gut, könnte man auch bei Smartphones, aber wie gesagt, wer guckt auf iFixit, welche Repairability-Score ein bestimmtes Smartphone hat, beziehungsweise ist ja wahrscheinlich auch ein älteres Gerät, weiß man ja mal nicht. Ne? Also es ist irgendwie schwierig. Also. Der Punkt ist natürlich auch der, ich denke, wenn vielleicht noch der Markt noch ein Stück weit umkämpfter wird und vielleicht auch irgendwann die Margen nicht mehr so hoch sind, dass es natürlich auch für die Firmen auch ein Marketingmittel sein könnte, um einfach mal zu sagen, okay, ich habe jetzt hier 5 Hersteller, im Prinzip können die Top-Geräte eigentlich alle das Gleiche, sie unterscheiden sich einfach nur marginal von der Ausstattung oder halt vom Preis, um halt da verschiedene Käuferschichten anzusprechen. Aber es könnte natürlich auch sein, wo halt man sich in Zukunft dann Gedanken machen müsste, um zu sagen, es zählt halt nicht nur wie beim Autos PS, Ausstattung und Farbe, sondern irgendwann, weil das eh dann überall gleich ist oder ähnlich, und dann zählt wirklich noch mein grüner Aspekt dazu, wie ich immer sage, dass ich, wenn ich halt das Ding zurückgebe oder mir der Hersteller vielleicht einen Rückkaufservice oder einen Einschickservice garantiert und sagt, hey, wenn das dein Telefon kaputt ist, dann schicken wir es zurück und sorgen dafür, dass es in seine Bestandteile zerlegt wird, und das kostet dich einfach nichts. Das ist ein Service, der muss auch für den Kunden bequem sein und anwendbar sein, und dann wäre das vielleicht sogar eine Überlegung, weil man jetzt mal nachdenkt, wie viel von diesen alten Geräten gammeln bei uns in den Schubladen rum, weil man dann nicht sagt, ach, ich bringe sie irgendwann zum Elektroschrott und mach's doch nicht, aber wenn es halt irgendwie für mich vereinfacht würde, dann würde ich vielleicht sagen, okay, dann wäre ich vielleicht eher da gewillt, das zum Elektroschrott zu bringen oder dem Hersteller zu schicken, oder dann, dass die Leute halt sagen, ach komm, scheiß drauf, ich schmeiß es mit in den Haushaltsmüll. Na, ich denke, ein realistisches Szenario, was man sich vorstellen kann, was passieren könnte, wäre zum einen jetzt, um den ersten Aspekt von dir aufzunehmen, dass eben der Druck, den NGOs wie Greenpeace oder andere Firmen oder auch die Verbraucher mit ihren Shitstorms oder mit sagen wir mal, mehr gerichteten Petitionen, dass sie sozusagen große Hersteller dazu bringen, zu erkennen, dass dieser Umweltaspekt für eine bestimmte Käuferschicht attraktiv ist. Ja. In dem Moment würde sich dieser Hersteller natürlich auch überlegen, ja, aber wie kann ich denn objektiv feststellen, dass es so ist? Und wenn es jetzt mehr als ein Hersteller ist, würde man vielleicht überlegen, okay, wir denken uns ein Zertifikat aus oder wir suchen uns einen so jemand, der sozusagen Audits macht, der halt diese Prüfung gibt, vergibt ein Siegel sozusagen. Ne? In anderen Bereichen gibt es ja sowas. Ne? Ich meine, Stiftung Warentest, unabhängiges Siegel, Produktqualität und so weiter. Es gibt auch Ökotests, die testen ja schon ökologische Aspekte meistens von Lebensmitteln, aber dass man halt eben, dass halt sozusagen der Druck auf große Hersteller so groß wird, dass die dann sagen, wir machen das, und damit wir damit auch werben können, müssen wir natürlich von einer unabhängigen Seite es auch bestätigt bekommen, weil sagen kann ja jeder heutzutage alles. Genau. Ne? Wir sind die Grüne, wir nennen uns einfach Green und dann sind wir schon Öko. Genau. Und von daher denke ich, das ist ein Szenario, was passieren könnte, dass man halt wie in anderen Bereichen auch sich ein Zertifizierungssystem oder ein Siegelsystem ausdenkt, wo man sagt, okay, das ist eine unabhängige Sache, die halt auch wirklich mit Detailinformationen von den Herstellern arbeiten kann und damit wirklich was feststellen kann. Ich denke, das ist auch was, was der Benutzer erreichen kann. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also das ist schon so. Der zweite Aspekt weiß ich jetzt leider nicht mehr, das habe ich schon vergessen, was der zweite Aspekt bei dir war. Ging es wieder um Autos als Beispiel? Nee, ich wollte damit Marketing? Damit ja. Achso, mit den geringen Margen war das noch, genau. Ja, mit den geringen Margen. Genau. Das war auch noch ein Punkt, genau. Da wollte ich noch drauf zu sagen, natürlich geringere Margen auch immer natürlich den Spielraum für den Hersteller halt eben verringert, ne? Weil natürlich eine geringere Marge heißt, dass ich natürlich den letzten Cent wegknapsen muss, um noch Rendite zu schaffen, wie sie die Aktionäre gerne hätten, ne? Und von daher finde ich halt eben auch dieses Juhu, wir schaffen es, ein Tablet für 100 Euro auf den Markt zu werfen, natürlich auch wieder klar sein muss, dass natürlich das gerade diese Sache ist. Ich meine, klar, es ist schön, dass man ein preiswertes Gerät hat, aber gleichzeitig ist natürlich auch so, dass man natürlich dennoch sagen kann, okay, fair kann das nicht produziert werden, einfach mit der Marge. Das heißt, natürlich auch die sehr, sehr preiswerten Geräte. Und ich rede jetzt nicht nur sozusagen von der Marge, die der es uns verkauft, also nicht von Samsung, Apple oder was ich was, sondern die Marge, die ganze Produktlinie runter, so ein bisschen Rohstoff, natürlich eben es so ist, dass man sagen kann, ja, wenn das Produkt sehr, sehr billig ist, dann ist natürlich auch der Punkt, dass ich dann natürlich auch sage, dann muss halt auch einiges in Kauf genommen werden, um es so billig zu kriegen. Ne? Ja. Das ist halt so wie bei unserer Milch oder was ich weiß. Ne? Da wird dann wieder Druck auf untere Leute gemacht, was natürlich die dazu bringt, irgendwie auch wieder stark an der Druck gesetzt zu werden und dementsprechend auch wieder irgendwelche Shortcuts zu machen, um halt eben den Preis zu halten, sag ich mal. Und von daher über den Preis sollte man gar nicht so eher gehen. Also ich denke, dann lieber ein etwas teures Projekt, wenn halt auch was Substanzielles dafür getan wird. Also ich denke, das ist. Ja, du siehst halt natürlich nicht als Endkunde, ob du jetzt, einfach nur, sag ich mal, in der Einkaufskette das Material für in Anführungszeichen zu teuer einkaufen oder ob sie vielleicht auch für den gleichen Preis oder vielleicht für einen marginalen Aufpreis das Produkt auch das Vorprodukt bekommen könnten, das vielleicht besser und fairer und grüner und ökologischer hergestellt wurde, oder? Ja. Und ich meine, mit der Haltbarkeit ist ja auch so, dass es eben nicht mehr so dem Zufall überlassen wird, ne? Ich meine, es ist ja auch diese Sache, dass die Haltbarkeit natürlich auch in diesem Rückzyklen geplant wird, ne? Also ich meine, das ist keine neue Sache, das wurde schon immer so gemacht, vom Auto oder von einem, ich glaube, immer Sollbruchstellen oder Sachen, wo man sagt, okay, ich meine, eine Zeit lang war es ja bei den Smartphones der Akku immer, der dann halt auch wirklich schnell kaputt gegangen ist, aber inzwischen muss man sagen, dass das ja nicht mehr ganz so großes Problem ist, dass die Akkus wirklich viel länger halten als früher, weil ich finde, weißt du, die ersten Lithium-Ionen-Akkus, die waren irgendwann so platt, dass da ging gar nichts mehr. Und gut, damals konnte man sie austauschen, heute kann man sie nicht austauschen, aber selbst wenn man ein 4 Jahre altes Smartphone hat und es selbst jeden Tag geladen hat, sie funktionieren irgendwie immer noch, ne? Und das ist schon erstaunlich, muss man ja sagen. Also von daher, gut, da hat natürlich auch eine technische Entwicklung, Genau. Und wie gesagt, und ich denke auch, technische Entwicklung ist halt auch was, wo man eben, es wird auch sicherlich so ein Plateau geben, weil ich meine, wir haben es ja auch bei den PCs gesehen. Ich meine, das PC ist halt so effektiv, von der Leistungsfähigkeit zwar mal zugenommen haben, aber effektiv ist einfach irgendwann ein Punkt erreicht hat, wo es einfach die meisten Leute gut genug war. Ja. Also ich meine, der Punkt ist noch nicht so lange her, also gerade auch wegen den Displays, denke ich, weil die auch bis vor ein paar Jahren, sage ich mal, noch relativ schlecht waren und auch immer schlechter wurden. Aber heute so ein LED-beleuchtetes Notebook mit einem einigermaßen modernen Prozessor, das wird wahrscheinlich den meisten Leuten eine ganze Weile reichen, ne? Weil es sozusagen bestimmte sozusagen Benutzungsarten einfach komplett abdeckt, ne? Also man wird für Office wahrscheinlich nie was mehr brauchen als dafür. Sie spielen alle Video in allen möglichen Auflösungen, also native Display-Auflösungen auf und sowas. Von daher denke ich mal, dass vielleicht auch im Smartphone-Bereich irgendwann dieser Punkt kommen wird, wo halt eben nicht mehr dieses Wettrüsten so stark stattfindet, weil ich meine, guckt man sich Notebooks heute an, muss man sagen, die Preise stagnieren eher und man kriegt zwar immer ein bisschen besseres Modell, aber jetzt so für diese normalen, wenn jetzt kein Gaming-Hardware haben will, ist es schon so, dass man eigentlich sagen kann, wenn man sich für 5 Jahren ein 300-Euro-Notebook gekauft hat, gibt es eigentlich keinen Grund, sich einen neuen zu kaufen, sag ich mal. Aber 5 Jahre ja doch wahrscheinlich einen guten gekauft hat, sag ich mal. Man sieht es, man hat es ja gesehen, was du gerade sagst, PC-Hersteller, als dieser Run um diese Gigahertz, Gigahertz-Waren aufgehört hat, dann sind sie in einfach mehr Cores gegangen. Und dann, wie gesagt, gibt es ja zwar natürlich jetzt noch Feindetails und Optimierungsgeschichten, die da passieren, aber dieser Riesenrun ist jetzt im Prinzip jetzt dieses Wettrüsten vorbei. Und vielleicht kommt es ja jetzt auch bei den ganzen Smartphones, weil gut, natürlich kannst du immer noch eine bessere Kamera reinmachen und vielleicht noch einen besseren Kopfhörer und einen Lautsprecher und noch ein bisschen besseres Display, aber irgendwann wirst du bestimmt auch irgendwo an einem Punkt kommen, wo dann auch der Kunde sagt, ist, ob mein Display jetzt 4000 Pixel hat oder 2000 Pixel, für meine 2 Anwendungen, die ich benutze, reicht das mir und ich sehe da keinen Unterschied. Ja, ich würde sogar schon sagen, dass wir an den Punkt ja eigentlich schon fast sind. Also ich denke jetzt, die letzte Generation der Smartphones mit den extrem hochauflösenden Displays und auch 4-Kern-Prozessoren mit hoher Taktung, da muss man eigentlich schon sagen, dass man sich jetzt eigentlich auch die ganzen Analysten, wie sie so schön heißen, und Experten, die eigentlich schon fragen, was kann man jetzt eigentlich noch mal? Jetzt fangen sie an, die Dinger zu biegen, weil das irgendwie cool ist. Aber effektiv ist es ja kein technisches Feature mehr, was sozusagen eigentlich noch notwendig ist, ne? Sondern es geht ja eigentlich nur noch darum, dass man theoretisch irgendwas bietet was Neues, ne? Und ich denke, und auch bei den Kameras zum Beispiel, denke ich, ist einfach ein optisches Problem, dass man einfach irgendwann an einen Punkt kommt, wo einfach die Optik, die an dem Prozessor hängt, sozusagen gar nicht mehr fähig ist, noch mehr aufzulösen. Das heißt, der Sensor kann auch ein bisschen lichtempfindlicher werden und das war's dann eigentlich, ne? Und von daher würde ich fast sagen, dass wir in dem Sinne schon bei diesem Peak-Smartphone sind. Und der Vorteil ist natürlich, dass ein Smartphone halt wirklich, wie du schon sagtest, ein sehr multifunktionales Gerät ist, natürlich auch so ist, dass der Bedarf nach anderen Sachen dann vielleicht gar nicht mehr so groß ist. Weil ich meine jetzt, man kann sagen, ein Smartphone und ein Tablet ist okay, aber effektiv mehr kann man sich eigentlich schon kaum noch vorstellen. Im Gegenteil, es ist ja eher so geworden, dass die Leute ihre keinen neuen Rechner kaufen und sozusagen eher sagen, ach naja, eigentlich bin ich mit meinem Smartphone ganz zufrieden und sozusagen den Rechner einfach nur noch laufen lassen und eigentlich also sozusagen keinen neuen kaufen, sondern ihren alten weiter benutzen und eigentlich nur noch versuchen, alles am Smartphone zu machen, gerade Jugend, sage ich mal jetzt, ne? Natürlich, weil effektiv jetzt kommen irgendwie Geräte, mit denen ich alle Inhalte vom Smartphone auch auf meinen Fernseher spiegeln kann. Gut, Fernseher hat man wahrscheinlich noch, aber auch der hat natürlich einen Stellenwert, wenn nicht verloren, außer es geht jetzt um diese großen Cinema-Displays, um die riesige Auflösung und riesige Höhe, Größe. Aber ich denke halt eben, die Popularität der Smartphones hat sicherlich auch dazu geführt, dass von anderen Sachen weniger verkauft wurden. Ne? Und von daher muss man halt sehen, wenn da jetzt sozusagen das Peak erreicht ist, könnte man natürlich auch sagen, dass vielleicht dann auch eben neue Kriterien machbar sind, dass halt eben doch vielleicht die Dinger, die sagen wir mal, auch die Iteration der Betriebssysteme vielleicht nicht mehr ganz so schnell geht. Also wenn man jetzt guckt, wie schnell Android von 1.0 auf 4.0 gekommen ist und welche Features und wie viel besser es geworden ist auch, da muss man ja schon fragen, was erwartet man jetzt bei 5 und 6 noch? Ne? Also es wird nicht mehr der große Sprung kommen und ich kann mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass die Hardware-Anforderungen noch so viel größer werden. Weil ich meine, wir sind im Moment im Bereich einfach, wo man einfach sagen muss, klar, die können mehr internen Flash-Speicher bekommen, so zum Speichern von Dingern. Klar, man will immer mehr Videos haben, man will immer mehr oder irgendwelche Mini-Micro-SD-Karten-Slots. Aber effektiv, weiß nicht, kann ich mir kaum vorstellen, was da noch kommen kann. Und ich denke auch, das ist so ein großes Problem, was die Branche hat, weil natürlich nach den Konzepten der Marktwirtschaft sie ja immer was Neues bringen müssen, Neues verkaufen müssen. Ne? Und dann muss man eben dafür sorgen, dass eben dann die Leute auch in die Hersteller auch in die Pflicht genommen werden, dass die Produkte dauerhaft sind. Weil wenn sie dann nämlich anfangen zu sagen, die Produkte dann auch immer noch schlechter zu machen, dass sie damit sie mal wieder neue verkaufen, dann sind wir natürlich, das wäre natürlich die Falle, in die wir nicht laufen wollen. Ne? Aber ich denke, da so ganz dumm ist der Kunde wahrscheinlich auch nicht. Also. Gut, wenn Sie sagen, jetzt Peak Smartphone, was soll jetzt noch kommen, dann lass uns mal ein bisschen mal in die Zukunft gucken. Also ich denke, wie wir vorhin schon gesagt haben, Modularität ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und wer wird am meisten oder am schnellsten grün, dass es auch irgendwann, wie gesagt, weil jetzt momentan alle schon dicht an dicht sind, denke ich, irgendwann echt ein Verkaufsargument sein. Natürlich ist auch Weiterverwendung oder Nachhaltigkeit von nicht mehr aktuellen Geräten auch ein großes Thema. Ja. Weil wenn ich das vielleicht jetzt nicht mehr zum Telefonieren benutzen kann, weil einfach meine Anwendungen da jetzt einfach nicht mehr drauf laufen, kann ich vielleicht auch meine Hardware natürlich weiter nutzen, indem ich einfach ein zweites Leben einhauche und vielleicht für irgendein anderes Projekt die benutzen kann, um halt andere Dinge zu machen oder was im Haus zu steuern und zu regeln, weil das ist natürlich dann auch ganz gut, wenn man halt diese Produkte so lange im Produktzyklus oder am Lebenszyklus hält, dann machen sie ja auch, sag ich mal, nicht so viel Umweltschäden, weil ich mir halt nicht jedes Mal was Neues kaufen muss. Nee, da hast du völlig recht, darüber hatten wir noch nicht gesprochen. Und der Punkt, der dabei wichtig ist, natürlich auch, dass er natürlich auch ein System ist, an dem du noch was ändern kannst, weil ich meine, das ist ja auch ein bisschen dieses Problem, was gerade auch die Hardware-Hacker haben, ist ja, dass man irgendwie, weitestgehend davon geht, dass man einen PC, also einen Personal Computer, ein Universalcomputer hat und jetzt sozusagen der Trend eher zu Geräten geht, die halt eben mit geschlossene Systeme, mit Software, die nicht frei verfügbar ist, sind und laufen und natürlich dann immer das Problem ist, und zwar auch auf der Hardware-Ebene halt, dass da sozusagen Hardware eingesetzt wird, die nicht frei programmierbar ist in dem Sinne und dementsprechend außer der Hersteller dieses Gerätes eigentlich nicht mehr was daran machen kann. Im Android-Bereich ist natürlich ganz schön, wenn man da über dieses zumindest über das offene Betriebssystem auch an die Hardware rankommt, sage ich mal. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das, denke ich, ist auch einer der größten Vorteile dieser Entwicklung, dass man halt sagt, damit ist es möglich, eben auch was zu machen. Aber der andere Punkt wäre natürlich auch, dass, ich meine, das hast du ja gerade selber mit deiner Kaufentscheidung des neuesten Telefons, dass natürlich so ist, dass eben die Hersteller auch innerhalb von gleichen Produkten immer wieder neue Hardware einsetzen. Also du hast ja das S4 jetzt genannt. Ja. Da gibt es jetzt eine i-Version und die hat halt wieder ganz andere Hardware als die andere Version, dass man natürlich auch immer überlegen muss, ob man die Hardware stärker standardisiert, damit halt eben auch sowas einfacher möglich ist. Weil ich meine, man weiß, wie lange man irgendwas hinterher rennt, um was lauffähig zu bekommen, weil irgendein Chipsatz benutzt wird, wo keiner weiß, wie man den ansteuert. Und über Trial and Error sowas dauert dann meistens so lange, dass dann das Gerät schon wieder in die Tonne gewandert ist. Aber ich denke auch, dass man eben vielleicht eben auch das eben auch über, sagen wir mal, das Internet, dass man halt eben versuchen könnte, eben bestimmte Hardware-Teile oder eines Gerätes sozusagen so zu präsentieren, dass man sagt, okay, ich scanne sozusagen, oder ich gebe ein, was für ein Telefon ich habe. Und der sagt mir sozusagen schon mal, welche Optionen ich habe. Was kann ich damit eigentlich noch machen? Ne? Und ich meine, dass man sozusagen so ein bisschen dahin kommt, zu sagen, dass man eben auch für in der Masse dieses zweite Leben sozusagen noch ein bisschen attraktiver macht oder ein bisschen anbietet. Weil ich meine, inzwischen, klar, ich meine, so Leute, die sich mit Hardware auskennen, die wissen natürlich genau, was sie mit sowas machen können. Aber als normaler Nutzer, der hat ein altes Telefon, der bringt es zum Händler. So, im besten Falle, sag ich mal. Er bringt es zum Händler und kauft sein neues und kriegt vielleicht noch irgendwie 10 Euro Rabatt für das alte. So. Aber in dem Moment, wo ich ihm aber Anwendungsgebiete gebe, ne, also zum Beispiel auch für alte Tablets oder alte Setup-Boxen oder sowas, indem ich sage, du, guck mal, hier hast eine alte Setup-Box, da kann man neue Software drauf machen, da kannst du noch was ganz anderes machen. Da kannst du notfalls deine Videos vom PC mit irgendeinem DNLA oder so streamen oder sowas. Wenn man halt sagt, man muss den Leuten halt diese lebensverlängernden Sachen halt einfach mal schmackhaft machen und ihnen auch die zeigen. Und das ist halt eben das Manko, finde ich, weil man halt, ich meine, viele Leute, wie gesagt, ich meine, auch bei den zum Beispiel modernen Blu-ray-Playern, die sind ja alle netzwerkfähig, sind da nicht kleine Rechner. Ne? So, erstes Problem, die Software oder Firmware, die da drauf läuft, ist wahrscheinlich komplett proprietär und noch verdongelt und geschützt und weiß ich was. Auch aus Gründen des Copyrights für die Inhalte, die ihr abspielen soll. Das heißt, wenn ich den immer nicht mehr brauche, dann schmeiße ich ihn weg, weil ich einfach nichts damit machen kann. Mhm. Hätte jetzt aber zum Beispiel Hardware, wo das etwas offener ist, dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, guck mal, das Ding hat Netzwerkanschluss, das Ding hat WLAN. Könntest du zum Beispiel irgendwas basteln? Könntest du einen kleinen Home-Server basteln oder könntest du irgendwie sowas machen? Alles möglich. Das Ding hat einen Speicher, es hat eine Festplatte vielleicht sogar drin, wenn es ein Hardware-Router ist. Das könnte man machen. Der Chip, ich meine, bei Routern gab es ja sowas mal. Also ich gab ja immer mal alternative Firmware für Router, die halt viel mehr konnte als der Router eigentlich und teilweise auch ganz andere Sachen gemacht hat als der Router selber. Dass man sowas halt auch auf andere Geräteklassen ausdehnt, dass man vielleicht versucht eben da sozusagen auch einen Mehrwert für den Kunden sozusagen, der seine Kaufentscheidung vielleicht auch schon beeinflusst, zu schaffen. Man sagt, okay, mal, wenn du dir dieses Gerät kaufst, du, das hat offene Hardware, da könntest du später auch noch was mit machen. Da könntest du auch wenn du irgendwas nicht mehr brauchst, weil ich meine zum Beispiel so Brückentechnologie, ne? Ich meine jetzt so wie DSL zum Beispiel. Ne? Jetzt zum Beispiel mein DSL-Router ist jetzt auch schon Jahre alte Fritzbox und so. Kaufe ich mir jetzt eine neue, wo ich weiß, naja, was kommt denn? Vielleicht kommt hier auch in Dessau mal in ein paar Jahren VDSL an, muss ich dir eine neue Box kaufen. Oder es kommt was ganz anderes, über Kabelfernsehen, da muss ich mir wieder eine andere Box kaufen. Und dass man halt sozusagen dass man dem Kunden schon bei der Kaufentscheidung sagen kann, ach guck mal, das ist ein Gerät, das macht das und das, aber in dem Fall, dass diese Funktionalität nicht gebraucht wird, könnte man auch damit sowas machen. Also sicherlich wird man damit nicht alle Leute beeindrucken können, weil viele halt sagen, Interessiert mich nicht. Ich will, dass das Ding das macht, was es macht, und das ist es. Aber ich denke halt eben, dass das schon auch eine Sache ist, die halt eben gerade diesen offenen Gedanken, also offene Hardware, offene Software, dass man halt das muss man den Leuten halt immer wieder sagen. Das muss man ihnen halt meiner Meinung nach auch, sagen wir mal, eintrichtern, dass es halt wichtig ist, offene Standards zu haben und dass es auch wichtig ist, halt eben, dass eben diese Modularität da, wo es noch machbar ist, halt auch passiert. Ne? Dass man sagt eben, guck mal, kauft dir lieber nicht das super coole, dünne Notebook, wo du nie was reparieren kannst, sondern weil du brauchst es nicht. Ich kenne Leute, die haben sehr dünne Notebooks und nie unterwegs, wo ich auch sage, ja klar, sieht auf dem Schreibtisch natürlich auch schicker aus. Aber was sich damit einhandeln, ist halt, dass sie nicht mal einen Speicher erweitern können. Ja. Und ich meine, dass man halt eben Leuten auch irgendwie klar macht, dass eben in dem Sinne auch die Nachhaltigkeit für sich selber halt einfach auch ein Vorteil für sie ist, der sagen, ja, das ist halt erweiterbar und das ist halt machbar und das ist halt eben, du kannst damit auch längerfristig Spaß haben und nicht nur bis die nächste Firmware rauskommt. Genau. Ich denke auch, wie du gerade schon sagtest, hier das ganze Open Source, Open Hardware Projekt wäre natürlich auch schön. Also ich verlange jetzt nicht von jedem, dass der seine Hardware da irgendwie Open Source macht und Open Hardware macht. Also ich würde mir das wünschen, ist aber, glaube ich, heute hier und jetzt sehr, sehr schwierig. Der Punkt ist aber der, was spricht denn eigentlich gegen, dass die Hersteller, wenn das Produkt irgendwie abgekündigt wurde oder ausläuft oder ein Nachfolgerprodukt kommt, einfach zu sagen, hier, ich muss jetzt nicht gleich meinen Kunden jetzt die fertige Lösung liefern, aber zumindest sagen, ey, hier habt ihr den Source Code, hier habt ihr die Schaltpläne, hier habt ihr unsere technische Spezifikation. Habt Spaß damit. Vielleicht finden sich ein paar Hardware-Hacker oder ein paar Leute, die sagen, okay, ich kann jetzt, wie gesagt, meine alte Router oder alte, keine Ahnung, Videorekorder jetzt dazu benutzen, dass er meine, keine Ahnung, Bewässerungssteuerung macht im Garten oder dass er mein Licht schaltet oder eine Alarmlage ist für meine Garage oder sonst irgendwas. Ich denke, das würde das Ganze auch so ein bisschen attraktiver gestalten, aber das ist halt auch bei diesen Herstellern ist halt diese Fire-and-Forget-Lösung, das heißt, sie bringen das Produkt auf den Markt, es hat einen Lebenszyklus, irgendwann ist es abgekündigt und danach interessiert es die nicht mehr. Ja? Wenn es da draußen noch 500 Millionen davon gibt, so what, gell? Die werden dann irgendwann entsorgt und hoffentlich kauft war der Kunde mit diesem Produkt zufrieden und kauft wieder das gleiche oder das Nachfolgerprodukt bei mir. Ich denke, das Problem ging ja sogar noch weiter und ich meine, das ist auch wieder ein klassisches Problem der, sag mal, Gesellschaftsform, sag ich mal. Das war ja mal diese Sache, dass eben die Hersteller gegenüber ihren Aktionären berücksichtigen müssen, dass sie dürfen natürlich nicht einfach irgendwie den Kunden Geld schenken. Und in dem Sinne ist es halt eben das Problem. Hatte Apple ja schon mal damals mit seinem Betriebssystem, dass es die nicht kostenlos rausgeben konnte, weil ja, die sind ja für ältere Produkte auch und dementsprechend, wenn wir die rausgeben, dann könnten die Aktionäre es so auslegen, dass wir dem alten Kunden noch neue Features schenken. Und sowas. Und das natürlich auch so die Sache ist, dass, also das ist ein Aspekt zumindest, denke ich, dass eben die Sache ist, dass der Hersteller eben in dem Sinne eine Verpflichtung gegenüber anderen Leuten hat, eben auch nicht sozusagen Leistungen zu bringen, die nicht vertraglich vereinbart worden sind. Ein anderes Problem ist natürlich auch, dass natürlich alles Geheimniskrämerei, ne? Also ich meine, wenn ich mir gucke, wie lange man irgendwie auch bei den großen, zum Beispiel Grafikkartenhersteller, wie lange es gedauert haben, bis die mal irgendwie, so lange wie die um Open Source rumgetanzt sind, weißt du, offizielle Nvidia oder AD-Treiber, ach, können wir das? Und da muss ich einfach sagen, ja, dann, da war der Zug genau irgendwann abgefahren, aber effektiv ist eben die Sache, machen wir in der Zukunft die gleichen Fehler ja wieder. Ja. Weil es wird wieder passieren, dass irgendwie Hardware rauskommt, die halt eben, wo es zum Beispiel keine Open-Source-Treiber gibt oder keine Linux-Treiber oder weiß ich was, oder und es wird wieder das Gleiche passieren. Ich denke, das ist ein grundsätzliches Problem dieses Systems eben, dass es einfach immer so sein wird, dass das nicht sehr langfristig gedacht wird. Aber ich denke halt eben, gerade wenn der Kunde. Und ich meine, das ist ja das Schöne heutzutage, dass man, die Globalisierung hat ja auch irgendwie Vorteile, nämlich eben, dass man zum Beispiel als Kunde auch Produkte fördern kann, die nicht beim Mediamarkt in der Auslage liegen. Und dass man einfach sagen kann, Leute, guck mal, ihr macht hier ein Versprechen, ihr macht andere Versprechen als die Mainstream-Firmen und wir honorieren das. Ne? Also wir fanden euch bei Kickstarter oder wir bestellen uns das Ding irgendwie beim englischen Reseller oder weiß ich was, oder es kommt halt aus Deutschland über irgendwelche Kanäle, dass man halt sagen kann, ja, wir honorieren das, dass ihr Hardware macht und Software macht, die auch langfristig halt eben, an dem wir langfristig Spaß haben werden. Und ich denke, das ist halt was, und wie gesagt, ich meine, die Kosten sinken ja auch, also ich meine, das muss man auch sagen, Gadgets werden immer billiger. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, so Chromecast oder weiß ich irgendwas, 35 Euro oder auch andere Sachen, da ist natürlich die Sache, dass dadurch, dass der technische Fortschritt auch kommt, ist es ja so, dass es einfach auch irgendwann machbar ist, anders zu herzustellen als jetzt. Weil ich denke halt eben, die Zeiten sind vorbei, wo man für einen Taschenrechner 100 Euro gezahlt hat, weil irgendwie der auch nicht mehr konnte als heute der Taschenrechner Software. Und sondern, dass man eben dazu kommt, dass man einfach auch Hardware produzieren kann, die auf andere Zielgruppen abzielt. Ne? Also noch in Kleinserien halt zum Beispiel. Definitiv. Also ich denke auch, gerade ein Thema mit dem Open Source oder Open Hardware, noch eine Ergänzung dazu. Also nicht nur, wenn jetzt die Hersteller das Ganze bevorwürden würden und sagen, alles klar, wir releasen das, dass es für den Kunden, der das Produkt schon im Einsatz hat, interessant wird. Aber es wäre natürlich auch im Umkehrschluss auch interessant für Leute, die das Produkt loshaben wollen, dass es halt dann eine Community gibt, die das auch weiterhin nutzen kann. Das wäre natürlich auch sehr, sehr wünschenswert. Das ist mir auch gerade noch zu dem anderen Thema eingefallen. Ja. Die Frage ist halt, ob die großen Hersteller sozusagen jemals dahin kommen werden oder ob sie nur über den Druck dahin kommen, dass halt andere, kleinere Hersteller dadurch ihre Nische finden. Ne? Weil ich meine, das ist eben das Problem. Ich denke, das ist leider, wenn es realistisch sieht, würde ich sagen, schwer für die kleinen Hersteller, weil die großen, ich meine, man kann ja jetzt über die großen Firmen sagen, aber die sind halt effizient, ne? Sie sind halt in sich, sie schaffen halt für Preis, sie können nicht halt immer unterbieten. Weil genau, sie stellen die Hardware selber her, sie stellen einen Großteil der Komponenten selber her. Also gerade zum Beispiel Samsung, ne, oder sowas, als riesige südkoreanische Firma, so, ja, genau. Südkorea, ja. Genau, und von daher ist es halt schwer, aber ich denke auch, wenn man was erreichen will, dann nur darüber, dass man halt versucht, eben Gadgets zu kaufen, die halt eben den Großen zeigen, dass hier was anderes nachgefragt wird. Wenn die Nachfrage größer wird, weil ich meine jetzt die Generation Neuland, sag ich mal, wird irgendwann weg sein. Ja. Und ich meine, klar, die und die junge Generation, da ist halt auch die Aufklärungsarbeit gefragt, dass man vielleicht auch die darauf mal sensibilisiert, dass sie halt mal sagt, ja, wisst ihr, klar, du kannst immer dein fertiges Ding kaufen, aber es ist auch schön, wenn man was hat, was immer, wo man auch noch in 4 Jahren Spaß hat, sag ich mal, und nicht nur in 1,5 Jahre und dann sich schon ärgert, dass man zu früh das Gerät gekauft hat oder so. Und ich meine, ja, wie gesagt, aber das ist schon, ich denke aber, es ist trotzdem illusorisch, dass man alle Leute dazu bewegt, was anderes zu machen. Ich denke aber, dass die Podcast-Zuhörer von diesem Podcast jetzt sitzen müssen, auf jeden Fall. Ja, drüber nachdenken. Genau. Noch erreichen wir nicht ganze Welt, nicht wie Samsung und die Apples da draußen, die einfach diese riesige Marktmacht haben und im Zweifelsfall sagen können, wenn halt gerade so ein Hersteller wie Fairphone kommt und sagt, wir wollen jetzt grünes Telefon machen, die dann halt irgendwie auch ihre Vertriebskanäle haben und ihre abgeschlossenen Verträge, wo sie sagen, ey, wenn in der Auslage Samsung läuft, dann liegt, dann darf auch kein anderes Telefon dazukommen, weil dann man natürlich dann den Mitbewerber zulassen würde. Ich denke, das ist halt kein Problem, was wir jetzt einfach mit 3-4 Maßnahmen lösen könnten. Du musst halt an ganz, ganz vielen Punkten ansetzen und auch da laden wir natürlich auch ein, mit uns zu diskutieren und zu sagen, okay, was wären denn Möglichkeiten, da was zu tun oder wie kann man den Druck aus der Community oder aus der Masse einfach aufbauen, um zu sagen, jo, vielleicht können wir gemeinsam da was erreichen und mit uns zusammenschließen, um halt genau solche Sachen abzufordern, weil ich denke, das Thema uns Nerds ist es vielleicht nicht ganz so präsent, dass wir halt sagen würden, naja, es wäre schon irgendwie cooler, wenn mein Gadget irgendwie auch nachhaltiger zu nutzen wäre. Und gerade natürlich auch der Aspekt, wenn natürlich Hardware auf den Markt kommt, was ich noch anschließend für was anderes zweckentfremden kann, ist natürlich auch eine schöne Sache für uns Geeks und Nerds, wo wir halt dann einen Mehrwert aus dem Produkt haben. Nee, genau. Ich denke, das ist auch der Punkt. Ich meine, ich finde auch, man sollte auch nicht mit der schlechten Gewissenkeule kommen, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen einfach. Ich denke, man muss einfach mal, man soll sich einfach mal Gedanken machen. Also ich denke auch, gerade auch dieses zum Beispiel alte Hardware weiter nutzen, ne? Weil ich meine, manchmal ist es ja auch einfach so, dass es einfach die, sag mal, auch die, kenne ich von mir auch, ne, dass die eigene Faulheit ist. Man sagt, ach, bevor ich jetzt nochmal Zeit investiere, um das alte Ding jetzt im Laufen zu bringen, kaufe ich es mir lieber neu. Genau. Und dass man einfach sagen muss, ja, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Und wie gesagt, und ich meine jetzt, wir selber kaufen ja auch ab und zu mal gebrauchte Hardware bei irgendwelchen Nachleasing-Verkäufern oder genau. sowas preiswert. Und da könnte man auch, das rate ich auch immer Leuten zu sagen, wisst ihr, Leute, vielleicht braucht ihr gar kein neues Notebook. Guckt mal, da gibt's welche, die sind genau drei Jahre alt. Inzwischen kommen wir auch in Bereiche, wo vor 3 Jahren wirklich gute Hardware, auch im Business-Bereich zum Beispiel, gute Hardware nicht drin war, die viele Leute ausreicht. Einfach, dafür möchte man einfach so diesen, die, auch Leute mal so ein bisschen sensibilisiert zu sagen, ja, wisst ihr, wenn ihr schon irgendwie was Neues kauft, dann vielleicht irgendwie was schon mal ein Vorbesitzer hatte zum Beispiel. Ne? Ja. Und ich meine, gut, gebrauchte Handys verkaufen sich auch gut, so ist nicht, ne? Aber ich denke schon, dass man da auch was machen kann. Also wie gesagt. Bei vielen Sachen, also in der Gesellschaft ist akzeptiert, du kaufst ein gebrauchtes Auto, du kaufst den, wie gesagt, so andere Sachen im Alltag gebraucht, warum nicht bei Elektronik? Und da ist ja gerade der Impact, den ich selbst machen kann auf die Umwelt und auf den grünen Fußabdruck, den ich damit erreichen kann, eigentlich noch am größten. Ja. Ja, nee, gut, vielleicht könnten wir auch einfach nochmal, wir haben jetzt eine ganze Menge Themen angerissen, aber können ja vielleicht irgendwann nochmal eine Episode machen oder wo ein bisschen mal ins Detail gehen, weil natürlich hat man jetzt irgendwie doch mehr Fragen aufgeworfen, als man beantwortet hat. Ne? Yes. Ich denke, das ist halt immer bei diesen sehr komplexen Problemen und von daher müssen wir dann mal gucken, ob man vielleicht gerade zu diesem Thema grüne Technik oder sowas, dass man da vielleicht auch nochmal eine extra Sendung macht oder sowas. Ich denke schon. Ich denke, das Thema Green IT ist natürlich auch jetzt, was halt zumindest als Label halt auch sehr stark genutzt wird. Ja. Und ich denke ja auch im Business-Bereich, also ich kann ja nur kurz was über das Umweltbundesamt erzählen, da ist ja schon so, dass wir auch Vorreiter. Wir Umweltzertifizierung bei uns haben. Das heißt, dass natürlich auch bei uns im Rechenzentrum und unsere Arbeitsplatz-PCs auch kontrolliert werden und geguckt wird, wo kann man dann noch was sparen? Ne? Also ich meine zum Beispiel, muss man sozusagen, unser Rechenzentrum wird wahrscheinlich auch irgendwie Maßnahmen ergreifen, um halt noch energieeffizienter zu werden. Also vor allem in Sachen Kühlung ist ja bei Rechenzentrum immer ein Problem. Wir haben zwar schon so ein bisschen solare Kühlung irgendwie über Wärmetauscher, aber gleichzeitig ist es auch so, dass auch die Arbeitsplatz-PCs zum Beispiel sowas wie Energieeinstellungen, ne, darüber sind schon Effekte zu erreichen. Ne? Und ich meine, wenn man zum Beispiel guckt, dass zum Beispiel heutzutage bei so einem Bürorechner der Monitor mehr Strom verbraucht als der Rechner selber, dann macht es halt doch Sinn, mal den Monitor abzuschalten, wenn man nicht da ist. Ne? Ja. Und oft ist es ja so, dass diese Fristen, dann, weil es bequem ist, eigentlich doch sehr lang gesetzt werden und dann halt doch die Maschine einfach weiterläuft, obwohl der Rechner eigentlich schon kaum noch was verbraucht, aber die Monitore werden ja auch immer größer zum Beispiel. Dass man da halt doch, und das denke ich, dass man gerade so auch im großen Maßstab doch irgendwie was erreichen kann. Wobei halt auch viel passiert. Ich meine, es gibt ja auch immer diese Energieeffizienzrichtlinien und was da alles gibt. Also von daher in Europa sind wir da sicherlich auch schon dabei, da Grundlagen zu schaffen, zumindest für das wirtschaftliche Umfeld zumindest. Für Privatpersonen kann man halt nicht. Ne? Ich kann keinem verbieten, die ganze Nacht seinen Fernseher laufen zu lassen, wenn er den Strom bezahlt. Ne? Ja. Von daher ist es halt so. Aber trotzdem, ich denke schon, dass da noch auch irgendwie Einsparpotenziale sind, ja. Jo. Gut, ich denke, das Thema war jetzt im Prinzip auch nur dafür, um mal an verschiedene Punkte mal drüber nachzudenken und verschiedene Punkte mal anzureißen. Wie du schon sagtest, ich denke, wir werden auf den einen oder anderen Punkt nochmal eine Detailsendung machen, um mal drüber sprechen. Ich denke, was wir erreichen wollten, war so ein bisschen mal den Hörern da draußen so mal den einen oder anderen Punkt mal in die Hand zu geben, sagen, denkt mal drüber nach. Mhm. Und wir freuen uns natürlich auch Feedback zur Sendung. Wie immer könnt ihr schreiben an podcast@peatcast.com. Ich denke, in den Shownotes werden wir noch die ein oder anderen Sachen noch verlinken. Ja, Patrick könnt ihr dann auch, dann ist dann auch hinter der Liste drin. Da könnt ihr dann auch mal gucken, was der so macht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für das nette Gespräch und deine Zeit, Patrick. Ja, keine Ursache. Und ja, wir werden uns dann sicherlich in einer späteren Sendung nochmal hören. Ja, auf Wiedersehen. Auch vielen Dank fürs Internet, fürs Zuhören und bis bald. Dankeschön.